Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Zur Bundesvorstandssitzung hier im Mumble. Sig hat es gerade schon gesagt, die Versammlungsleitung mache heute ich. Und ich würde dann auch gerne direkt starten, wenn es keine Gegenargumente geben sollte. Gabriele übernimmt das Protokoll. Schönen guten Abend, Gabriele. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir starten pünktlich 20 Uhr, genau, und beginnen damit Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen. Gibt es Gegenstimmen dafür? Dazu vielmehr. Ich sehe keine. Dann würde ich fragen, wer denn bitte heute Abend die Aufzeichnung hat. Das heißt, die läuft, glaube ich, schon, Bauer. Jupp, ist das richtig? Er kann nicht heute aufzeichnen, weil er unterwegs ist, hat er vorhin gesagt. Unterbauer Jupp ist einer der Aufzeichnungs. Ach, dann hat sich das eben überschnitten hier. Wer ist denn Bauer Jupp Plambel? Guck an. Ja, ich bin unterwegs, wie gerade schon richtig angemerkt. Okay, ich habe den Punkt bei dir gesehen, aber das ist BMG, der die Aufzeichnung laufen hat. Ist das richtig, ja? So sehe ich es auch. Gut, dann läuft diese. Okay. Wir starten direkt mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit, da der Vorstand komplett anwesend ist. Ist dieser beschlussfähig? Wir gehen über zum Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Links dazu, sowohl ins alte Pad als auch in das Ticket, findet ihr ab Zeile 28. Ich würde euch bitten, eure Stimmen dafür abzugeben. Das läuft schon hervorragend. Während eine berechtigte Frage, ob der BMG bitte mal ans Mikro kommen könnte. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg dafür. Ja. Die Frage, die eben aufkam, ist, ob du deine Aufzeichnung, die du ja hier fährst, entsprechend hinterher auch zur Verfügung stellen würdest. Im Prinzip ja. Prinzip, also auf jeden Fall, ja? Ja, also meine Internetverbindung ist nicht so dick im Hochladen, aber im Prinzip ja. Okay, danke dir erstmal. Ja, ist ja nicht völlig Wumpe, die kannst du irgendwo nachher hochladen, wo dir lieb ist, und dann gibst du mir dir einfach einen Link. Danke, Bauer Jupp. Jupp. Gut, dann halte ich fest, die Abstimmung zum letzten Protokoll ist durch. Das ist, so wie ich das sehe, einstimmig angenommen worden. Dankeschön. Top 2 ist der Termin der nächsten Sitzung, ist der 6. November 2014, 20 Uhr wieder hier, Stelle NRW-Mumble. Weiter dazu findet ihr natürlich entsprechend auf den Seiten Vorstand noch. Top 3, Bericht des Vorstands. Seko, möchtest du starten? Jo, kann ich machen. Ich war beim vom Bayerischen Rundfunk veranstalteten Zündfunk-Netzkongress. Dann hatte ich ein Mumble zur Orga der Pressearbeit mit Anita, Volker und Olaf. Dann war ich bei den üblichen Montags-Redaktionskonferenzen und Bufo-Sprechstunde und zwischendurch war ich ein paar Tage im Urlaub. Gibt's Fragen? Dieses Wort, was du da gerade zum Schluss benutzt hast, was ist das bitte? Ich schicke dir nachher einen Link, aber erschreck nicht. Vielen Dank. Gibt es Fragen zum Bericht von Sekor? Ich sehe keinen, dann mache ich direkt weiter. Ich musste mir aus Krankheitsgründen und aus familiären Gründen eine leichte Auszeit nehmen. Ansonsten habe ich mich kurz beim Verwaltungstreffen in Hannover sehen lassen, hatte in Hannover eine Regionsmitgliederversammlung, ein Mumble mit der jetzt neu aufgestellten Rechtsabteilung und ansonsten das, was ich immer mache, Ticketbearbeitung und Rechtliches im OTRS und im Redmine. Fragen an mich dazu? Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du immer dieser Ticketshopser bei uns bist intern. Danke dir. Jetzt werde ich rot, sieht keiner. Gerne. Ich hätte die Frage. Bitte. Ist es jetzt dann für Mitglieder möglich, die Rechtsabteilung der Piratenpartei oder des Bundesvorstands irgendwie per Mail zu erreichen, wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Dinge, die man rechtlich beleuchten möchte? Also gibt es da irgendwie eine Mailadresse, die man dafür benutzt? Also im Moment fahren wir noch über die ganz normale Vorstandsadresse und für die Rechtsabteilung sollten wir uns noch eine Adresse entsprechend zulegen. Was wir bislang haben, ist ein Projekt im Redmine und eine entsprechende Mailingliste, sodass wir intern kommunizieren können. Und für solche Anfragen, denke ich, ist das schon ganz clever, wenn wir da noch eine Piratenparteiadresse für außen anlegen. Ja, muss aber noch erfolgen. Okay, danke. Christos, dann würde ich an dich abgeben. Du hast sehr viel im Pad stehen. Du warst sehr fleißig. Bitte. Nee, ich war letztes Mal ja nicht da und da habe ich das noch nachgeholt, was ich davor gemacht habe. Aber das Grundprinzipiell, was ich gemacht habe, ist der Untersuchungsausschuss in Berlin, die zwei Termine, wo ich war. Dann war ich in Hamburg bei der Mobilcom. Dann habe ich mit Bremen und Hamburg bezüglich Wahlkampf haben wir uns ausgetauscht. Der Ist-Zustand, diverse Stammtischbesuche, Polgef-Sitzungen habe ich nur die letzten beiden aufgeführt. Da sind auch die Pads, Redaktionssitzungen habe ich jetzt die Pads nicht reingesetzt, habe ich vergessen, kann man nachholen. Dann habe ich mit dem Social Media Team oder Leiter besser gesagt eine Besprechung gemacht, in welche Richtung wir da gehen. TTIP nochmal hervorzuheben, war ich am 10. und das war relativ positiv, weil da mehrere tausend Leute waren in Kassel, waren mit mehreren BIs. Dann, ja, ansonsten steht ja alles drin. Pressegespräche zwischendurch hatte ich mit Freitag und ich glaube ein, zwei anderen Blättern. Ein Interview ist rausgegangen, das andere haben wir uns so unterhalten. Deutschlandfunk habe ich mich unterhalten. Ein sehr netter Mensch, der sehr viel Ahnung hat über Netzpolitik. Ja, das war's dann eigentlich. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen bitte. Ja, da hätte ich eine Christus. Wer war denn das beim Deutschlandfunk? Der Falk. Okay. Danke, Christus. Weitere Fragen an Christus? Christoph Grüner. Ja, meine Frage wäre, ist das Gespräch auch über Netzpolitik oder Netzthemen hinausgegangen? Worüber habt ihr alles gesprochen? Mit welchen der ganzen Presse? Also die meisten waren netzpolitische Sachen. Das andere war sicherlich erstmal den Leuten erklären, dass wir Piraten Piraten sind. Mehr imagemäßig ging es darum, wenn es auf die Frage war. Es ist halt schwierig, weil einige Leute mich darauf angesprochen haben bezüglich den Austritten. Ich bin nicht drauf eingegangen, sondern ich bin eher speziell darauf eingegangen, was wir in der nahen Zukunft machen wollen und nicht das, was sie hören wollten. Also sprich, ich habe nicht drauf geschlagen, sondern ich habe gesagt, derjenige, der gegangen ist, ist gegangen und alles andere ist für mich nicht mehr relevant. Das war aber jetzt kein Gespräch, was aufgenommen ist, sondern eher ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Danke, Christus. Weitere Fragen an Christus? Hier, das ist nicht der Fall. Von daher, Bernd, bitteschön. Ja, danke. Ja, bei uns überschneiden sich ja immer diverse Dinge, zum Beispiel die Sitzungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder VGF-Sache. Brauche ich also nicht weiter darauf eingehen. Dann gab es diverse andere Sitzungen, natürlich die vielen Tickets, ein paar Sachen im Vorstandsportal und auf der Bundeswebsite habt ihr wahrscheinlich wahrnehmen können. Für die Demo in Frankfurt, die der Christus schon erwähnt hat, haben wir da jetzt die Band und ein paar andere Sachen noch im Hintergrund initiiert. Micha macht da ja recht viel. Dann steht da was Falsches drin. Dann war ich in Erfurt bei der TTIP-Veranstaltung. Die war auch eigentlich relativ gut besucht, allerdings natürlich in anderen Dimensionen, als wie es Christus berichtet hat. Dann war ich beim Kreisparteitag in Gotha, da haben sie einen neuen Vorstand gewählt. Die Bettina ist da jetzt Vorsitzende geworden. In Hessen beim Landesparteitag war ich auch. Dann gab es viele Telefonate. Thüringen geht es auch weiter noch im Landesvorstand. Wir haben ja einen Landesparteitag. Da gibt es diverse Dinge zu organisieren, auch das Ende der Vorstandszeit hier in Thüringen vorzubereiten, dass man das schön übergeben kann und diverse technische Geschichten. Dann gibt es in letzter Zeit ja, verschiedene Gespräche dazu, zu denen, was wir eigentlich vor langer Zeit mal besprochen haben, dass man irgendwie insgesamt auch tooltechnisch die Orga von der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, also von Presse bis zu Social Medias, vielleicht mal irgendwie überarbeitet, überdenkt einen Workflow oder auch mal überlegt, vielleicht mit irgendeinem anderen Tool was zu tun, das uns weiterhilft. Da gibt es ein paar Leute, mit denen ich mich da unterhalte und wo wir ein paar Ideen versuchen zu entwickeln. Dann habe ich aus dem Bereich auch jemanden gewonnen, der mit in mein Team aufgenommen wurde. Den Namen gibt es, wenn er sei okay dafür gibt. Da habe ich ihn jetzt noch mit befragt dazu. Dann gab es hier lokalpolitisch einiges, habt ihr vielleicht auf Twitter wahrgenommen. Ich bin inzwischen Bürgermeisterkandidat hier und irgendwie kriege ich gerade das Grinsen, wenn ich daran denke. Und dann hatte ich auch so ein kleines Video gedreht, leider nicht den Weg in das zusammengeschnittene Video gefunden hat, aus technischen Gründen. Gibt es Fragen? Ich sehe und höre keine. Bernd, vielen Dank. Stefan. Ja, das erste Wichtige, was euch interessiert, wir haben Geld auf dem Konto. liegen derzeit bei 739.034,66 €. Da müsste aber auch mal langsam, gut, wir wissen es alle, wir sind zu knapp bei Kasse. Auf dem Festgeldkonto sollten normalerweise zum jetzigen Zeitpunkt knapp 800.000 € liegen. Die haben wir im Gesamtkontostand nicht mal. Wir liegen da also etwa 150.000 € momentan zurück. Das heißt, wir leben von unserer Substanz und müssen da dann eben auch in den Ausgaben jetzt, in Zukunft und insbesondere auch in zukünftigen Budgetplan fürs nächste Jahr gucken, wo wir ordentlich einsparen können müssen, auch wenn es wehtun wird. Gut, zu den Tätigkeiten. Resturlaub hatte ich noch bis 15. Oktober. Ich meine, das mit Urlaub kennst du nicht, Carsten, ich weiß. Seit 1.10. allerdings auch wieder mit Piratenarbeit. Das heißt, ich habe mich wieder an die Tickets rangehängt und sie weitergeschubst oder bearbeitet. Ich war natürlich beim Verwaltungstreffen an Hannover 10. bis 12. Oktober. Habe es, ja, Asche auf mein Haupt, endlich mal wieder geschafft, in Schatzmeistermammel zu kommen. Gott sei Dank vertritt mich da, glaube ich, Lothar auch immer sehr gut. Und das waren eigentlich so die wichtigsten. Danke, Stefan. Ich muss mich da mal mit diesem Fremdwort wohl näher beschäftigen, wenn du das auch schon hast, und Sekur. Ich sehe zwei im Sprecherraum, den Christoph Grüner. Ich weiß nicht, wer zuerst jetzt da war. Ich fange mit Christoph an. Ja, ich bin zwar später erst gekommen, aber egal. Frage, wenn ich auf den Kalender schaue, haben wir jetzt noch 2 Monate oder so. Und du hast gerade gesagt, auf dem Konto sind 700.000 €. Wofür brauchen wir die in 2 Monaten, dass das so wenig ist? Oder sind es Rücklagen? Es sind im Endeffekt die Rücklagen für den innerparteilichen Finanzausgleich. Das heißt, wir legen das, was wir jetzt als Abschlagszahlung haben, immer auf das Festgeldkonto. Wenn wir dann im Februar den innerparteilichen Finanzausgleich machen, dass wir dann auch die Auslagen tätigen können. Ach so, danke. PR02. Abend. Wir hatten zwar jetzt einige große Wahlkämpfe und deswegen ist es auch okay, dass ein bisschen Ebbe in der Kasse ist, aber welche Konzepte hat der Vorstand oder das Schatzmeisterteam, um uns auf solidere Beine zu stellen, was die Finanzlage angeht? Und also gibt es da unterschiedliche Konzepte? Habt ihr da ein Konzept? Was sind da eure Vorstellungen? Weil es kommen ja auch wieder große Wahlkämpfe und dann braucht man Geld in den Kassen. Es ist natürlich auch so, dass viele Gelder auch in die Landesverbände gehen und wir auch die mehr in die Pflicht nehmen müssen. Also dass nicht mehr wirklich alles und jede Kleinigkeit vom Bund getragen werden kann. Ich weiß, dass einige Landesverbände natürlich auch selbst arge Ebbe in der Kasse haben. In Schleswig-Holstein selbst zum Beispiel musste ich auch eine Haushaltssperre einsetzen, weil wir durch die Wahlkämpfe richtig runtergegangen sind. Aber da müssen wir tatsächlich sehen, dass wir auch mal die Solidarität unter den Landesverbänden, in den Landesverbänden finden. Ich finde, Hessen zeigt das momentan sehr deutlich und sehr gut mit also sehr großzügigen Unterstützung auch an andere. Und da müssen wir irgendwie auch alle zugewinnen. Da hätte ich gerne eine Nachfrage. Also mir geht es wirklich um Konzepte, um neue Mittel, die noch nicht in der Partei sind, einzuwerben. Haben wir da irgendetwas? Oder wie du eben so schön gesagt hast, leben wir dann weiter von der Substanz und jetzt probieren wir halt eben noch von der Substanz der Landesverbände zu leben. Wortmeldung. Christus? Dani, wir haben ein Konzept im Social-Media-Bereich, dass wir sagen, dass wir in der nächsten Zeit eine Werbekampagne fahren, um Gelder zu generieren. Wir werden versuchen, Spenden zu generieren, was von außerhalb unserem Konto sicherlich gut tut. Aber der Stefan wird sicherlich in keinster Art und Weise sagen können, was da kommen wird. Konzeptionell gibt es 2 Wege sicherlich. Der eine Weg ist das Einsparen, was der Stefan schon gesagt hat. Und der zweite ist auch der Weg dessen, dass wir mehr Einnahmen generieren. Das ist erstmal ein Anfangskonzept. Reicht dir das als Aussage oder möchtest du alle Grafiken der nächsten 42 Sachen haben, die das Social Media Team vorhat? Dani? Eigentlich ist das noch zu wenig, aber ich gebe mal Ruhe für jetzt. Ich hatte auch noch eine Wortmeldung angekündigt. Bitte, Bert. Das Wort mal einfach, weil nicht nur Christus hat da das mit Social Media. Wir haben da natürlich ja schon länger dran gedacht, dass es mit der Kasse nicht so gut ausschaut. Und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das her ist, aber nicht sehr lang, 2, 3 Wochen, darüber gesprochen, dass es vermutlich Ende November eine Aktion geben wird, wo vermutlich auch alle Piraten der Piratenpartei Deutschland angeschrieben werden. Unter anderem mit dem Gedanken, dass man darüber Mittel für die anstehenden Wahlkämpfe und unsere politische Arbeit generieren können. Wortmeldung. Bitte schön. Wir haben auch ausgeschrieben, dass die Bundesparteitage finanziell evaluiert werden sollen von einer Gruppe, die ja irgendwie entsprechend ausgeschrieben worden ist, weil wir der Auffassung sind, dass da die Kosten im Verhältnis zu hoch sind. Wir haben an den Personalkosten deutliche Einsparungen vorgenommen. Es ist also schon so, dass wir auch da konkrete Sachen vornehmen. Und wir haben einen Fundraiser ausgeschrieben, oder haben wir den schon ausgeschrieben? Wir hatten es zumindest vorbereitet, einen Fundraiser auszuschreiben, um konkret Einnahmen von außen anzuwerben. Die Ausschreibung ist noch nicht ganz fertig. Okay. Stefan, möchtest du noch ergänzend etwas dazu sagen, damit wir die Antwort oder die Frage von Dani dann abschließen können? Im Endeffekt ist jetzt gerade alles gekommen, was wir schon in Vorbereitung hatten, ja. Okay, vielen Dank. Also es ist eine Menge Bewegung drin, aber das wird natürlich erst Zeit in Anspruch nehmen, bis tatsächlich Früchte tragen wird da. Zombie, es steht da noch, dann nach die Solskin bitte. Ja, ich hatte noch mal eine Frage zu dem sogenannten innerparteilichen Finanzausgleich. Ist dieses Verfahren irgendwo bei uns im Wiki dokumentiert, dass man das mal durchlesen kann? Ich verstehe nicht wirklich, warum wir 700.000 Euro auf dem Konto haben müssen. Habt ihr Befürchtungen, dass wir das alles wieder zurückzahlen müssen? Denn in dem Sinne halt nach den Wahlkämpfen in den Flächenländern wie Bayern und Niedersachsen haben wir ja eher höhere Ansprüche jetzt erworben auf Parteienfinanzierung. Ich will das jetzt hier auch nicht unnötig ausdehnen, weil man das hier vielleicht nicht alles erklären kann, aber steht das irgendwo im Wiki beschrieben oder so? Stimmt. Also letztlich ist der innerparteiliche Finanzausgleich in der Satzung festgeschrieben, wie wir die Gelder zu verteilen haben und dass letztendlich beim Bund von diesen Vorauszahlungen, die wir momentan kriegen, nachher bloß 15% übrig bleiben. Der Rest ist eigentlich für die Landesverbände. Und darum müssen wir die als Bund natürlich auch zurücklegen. Okay, das heißt, dieses Geld bekommen die Landesverbände im Februar. Genau. Dann wird ja die Parteienfinanzierung für 2014 berechnet vom Bundestag. Dann kriegen wir eben dann auch die Abschlussbescheinigung darüber. Und daraufhin können wir erst aufteilen. Und wir kriegen jetzt im Endeffekt die Abschlagszahlung für das ganze Jahr. Ob wir dann nächstes Jahr nochmal weniger oder mehr bekommen, das werden wir dann sehen. Und darauf müssen wir dann eben berechnen. Und deswegen legen wir jetzt die Abschlagszahlung zurück, damit wir im Februar die Auszahlung an die Landesverbände tätigen können. Okay, das heißt, das ist quasi Geld, das den Landesverbänden eigentlich jetzt schon zusteht. Wir halten es nur zurück, bis wir wissen, ob wir es auch wirklich halt in der Form bekommen können. So ungefähr kannst du es in der vereinfachten Version sehen, genau. Okay, Zombie, deine Frage wollte ich gerade fragen, okay. Solskin, bitte. Einmal noch an Zombie, ich habe den Link, steht da völlig okay. Du kommst leider nur sehr abgehackt rein. Nochmal zu. Leider gar nicht zu verstehen, Solskin. Sie hat es ins Pad reingetan, wo die Teilfinanzierung, wie das zustande kommt, in der Satzung. Ich schreibe die freien Chat. Okay. Ich könnte die Zeit mit meiner Wortmeldung, die ich im Chat getippt habe, noch füllen. Bitteschön, dann. Und zwar, der Zombie hat eigentlich darauf hingewiesen, mit dem, was uns an Parteienfinanzierung zusteht. Und es ist seit Jahren ja mehr, als wir wirklich bekommen. Und es liegt einfach daran, dass die Finanzierung mit unseren eigenen Einnahmen gedeckelt sind. Und jetzt ist ja das Jahresende und irgendwann geht es wieder ans Mitgliedsbeitrag zahlen und da haben wir ja auch diese 1%-Regelung drin. Vielleicht, wer sich's leisten kann, kann ja vielleicht mehr als diese 48 Euro zahlen und die 1% noch mit drauflegen. Dann haben wir nämlich mehr eigene Mittel und kriegen auch noch mehr von der Parteienfinanzierung, weil wir ja, wie gesagt, gedeckelt sind und unseren uns zustehenden Rahmen noch nicht einmal ausschöpfen. Also du meinst, es ist tatsächlich möglich, mehr als den regulären Beitrag zu zahlen, Bernd? Ja, und das empfehle ich auch jedem Piraten, der sich leisten kann. Hervorragend. Solskin hat eine Frage im Chat jetzt gepostet, die will ich ganz kurz vorlesen. Fundraising gab es da nicht jemanden und was hat der so gemacht, auf den Weg gebracht, Fragezeichen. Stefan, willst du da noch nachhaken oder dranbleiben? Da haben wir mit Philipp tatsächlich jemanden, der auf jeden Fall technisch was auf den Wege gebracht hat und das in Gang gesetzt hat. Da müssen wir jetzt aber tatsächlich auch hart dran arbeiten, dass wir die Sache auch mal umsetzen. Wir brauchen da zum Beispiel Leute, die das vernünftige Texte reinbringen, die vernünftige Werbung machen können. Das ist, glaube ich, nicht so unbedingt Philipp seine Stärke. Den Fundraiser, den wir jetzt meinten und auch jetzt mit ausschreiben, ist einer, der tatsächlich nicht über diese technische Ebene rausgeht, sondern sich ransetzt und anfängt, Menschen, Firmen und Sonstiges abzutelefonieren und versucht darüber zusätzlich ebenfalls Geld hereinzubekommen. Also das wird nochmal eine zweite Schiene zu dem bisherigen Fundraising sein. Also im Prinzip, so wie wir es ja auch schon sagten, ist der Bereich Fundraising im Aufbau. Es ist noch einiges zu tun, aber es ist nicht so, dass wir in dem Bereich nicht tätig wären. Ich hoffe, dass die Frage damit so halbwegs beantwortet ist. Und wenn dann keine weiteren Fragen an Stefan sind, dann würde ich das Wort jetzt an Lothar geben. Stefan, vielen Dank. Lothar? Ja, bei mir war es so, neben der normalen Tagesarbeit, was vor allem auch der Rechenschaftsbericht ist, dann das Verwaltungstreffen in Hannover, Schatzmeister Mambel war ich da. Rechenschaftsbericht hat sich jetzt wieder ein bisschen was getan. Berlin und Niedersachsen sind jetzt beim Wirtschaftsprüfer, Bayern und Hamburg sind fast fertig. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind noch ein bisschen die Sorgenkinder, aber es geht auch voran da. Weil eben auch das mit der staatlichen Parteienfinanzierung ist, eventuell kann ich das auch über den Rechenschaftsbericht mal so ein bisschen erläutern. Wir bekommen Abschlagszahlungen. Die heißen Abschlagszahlungen, weil die endgültigen Zahlungen noch nicht feststehen. Das läuft dann so, dass am 15. Februar des nächsten Jahres wird anhand von dem Rechenschaftsbericht, den wir für letztes Jahr abgegeben haben, nachgeschaut, wie viele Eigeneinnahmen haben wir eigentlich. Darüber ist nämlich die gesamteinstaatlichen Finanzierung für die Partei gedeckelt. Das heißt, wenn wir dann zum Beispiel theoretisch 3 Millionen anhand von Stimmenkonten oder Zuschüsse zu Spenden zustehen hätten, wir haben aber nur 1,5 Millionen Einnahmen, verfallen 1,5 Millionen an Parteienfinanzierung. Deshalb wissen wir jetzt auch noch nicht genau, wie viel dann am Ende bei rauskommen wird. Und dadurch, dass wir dieses Jahr vermutlich etwas weniger Eigeneinnahmen in der Gesamtpartei hatten, im letzten Jahr als das davor, schlägt die Deckelung wesentlich stärker zu. Sprich, wir werden von den Abschlagszahlungen, die wir dieses Jahr bekommen, Anfang nächsten Jahres was an den Deutschen Bundestag zurücküberweisen müssen. Von dem Rest, der läuft dann, wie schon erwähnt wurde, in den Finanzausgleich, wovon dann 15% beim Bund bleiben. Und gerade weil wir nie wissen, wie viel wir dann tatsächlich haben, das wissen wir immer erst am Ende vom Jahr, wie viel wir dann am Ende übrig haben. Deshalb haben wir es, seitdem wir in die Parteienfinanzierung reinfallen, so gehalten, dass die Abschlagszahlungen in die Rücklagen gehen. Und erst, wenn wir wissen, wie viel es war, das, was vom Vorjahr da war, in die Einnahmen reinzählen. Das haben wir bisher immer so gehalten. Wir können natürlich mal theoretisch ein bisschen davon abweichen, das ist aber ein Einmaleffekt, der uns ins Risiko bringt. Deshalb sollten wir tunlichst davon absehen. Das ist so ein bisschen zur Erläuterung, warum das Konto momentan so voll ist, aber wir trotzdem wenig Geld haben. Dann zum Fundraising. Der Stefan hat schon mal ein bisschen angesprochen. Da möchte ich auch mal ganz dringend Werbung für machen. Wir brauchen Leute, die einfach mal eine Spendenkampagne sich zusehen. Ich meine, der Wahlkampf Hamburg wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit dazu, da mal ein paar Zeilen als Webseite zu entwerfen und das in Zusammenarbeit mit unserer IT dann in diese Spendenseite reinbringen. Das kann über Social Media wunderbar beworben werden. Und darüber bekommt zum einen dann derjenige, für den die Spendenkampagne ist, zum Beispiel Hamburg für den Wahlkampf, Geld rein. Zum anderen aber auch wir, die Parteienfinanzierung, hebt jetzt sich der Deckel an. Das heißt, das ist für alle ein Gewinn. Deshalb, wer meint, dass er sowas machen kann, soll sich einfach mal melden, dass man dann da was auf die Beine stellen kann. Vielen Dank. Lothar, vielen Dank. Gibt's Fragen an Lothar? Ich sehe nichts, ich höre nichts, dann würde ich dann jetzt Steffi bitten. Ja, einen wunderschönen guten Abend von mir. Erstmal für die Freunde der Statistik die aktuellen Mitgliederzahlen. Mitgliederzahl gesamt steht bei 25.693. Davon sind 8.930 Personen stimmberechtigt, 810 schwebend und 948 verifiziert. Wen es noch detaillierter nach Landesverband aufgeschlüsselt interessiert, klicke bitte Linkzeile 118. Da ist es nochmal detaillierter. Außerdem habe ich mal eine Übersicht über die Ein- und Austritte für 2014 fertig gemacht, weil sich da auch sehr viele Leute für interessiert haben. Da sind die Streichungen und die Datenbankbereinigungen inkludiert. Ich kann es aber aus Gründen nicht genau voneinander trennen. Wer sich also über die blauen Balken erstreckt, so wie Sekor zum Beispiel, der klicke bitte auf den Link in Zeile 122. Da sind die konkreten Austritte der stimmberechtigten Mitglieder und die Eintritte, also Neueintritte für 2014 gegenübergestellt. So, als nächstes würde ich gerne mal die Gelegenheit ergreifen und ganz vielen Leuten Danke sagen, die mir in den letzten Wochen ihre Freizeit geopfert haben, um ungenannt und anonym im Hintergrund Dinge zu tun. Danke an alle, denen man mal eben eine DM schreiben kann oder die man anjabbern kann, wenn man eine Frage hat oder die mal irgendwie ein warmes Wort haben oder in irgendeiner Form uns unterstützen. Vielen Dank euch allen. Zum Thema BEO. Wir haben im Moment 3 BEO-Anträge in unserem BEO-Portal. Einer kam noch über Vorstand Ed rein. Verifizierungstermine gibt's nach wie vor im Wiki. Bitte eintragen, bitte reinschauen. Ansonsten habe ich unter Mithilfe von einigen Mitgliedern ein kleines Glückwunschvideo an die tschechischen Piraten organisiert. Findet ihr jetzt inzwischen auch auf der Homepage auf piratenpartei.de. Außerdem kann ich aus der IT berichten, dass wir unser Dokumentenmanagementsystem bis Ende des Jahres bzw. bis Anfang 2015 am Laufen haben werden. Da wird dann auch noch irgendwie einiges an Hilfe von nötig sein, um mal so genau zu gucken, wer welche Rolle bekommt und wer welche Befugnisse haben wird und so weiter und so fort. Ansonsten zum Thema Reisen. Ich war sehr umtriebig in den letzten 4 Wochen. Ich habe Hannover besucht, sowohl die Kommunalpolitiker als auch den Stammtisch Hannover Süd. Ich war beim Landesparteitag in Hessen. Ich habe mit Christos zusammen den NSA-Untersuchungsausschuss besucht. Ich war beim Verwaltungstreffen. Ich habe auch mal lokale Piraten vor Ort bei Infostand unterstützt. Und ich war letzten Sonntag beim Pirateli-Kalender dabei und den Rest wie immer im Wiki. Vielen Dank. Danke, Steffi. Fragen dazu? Ich sehe nichts, dann Marc bitte. Jo, ich war auch am Verwaltungstreffen vom Bund dabei, dann am Arbeitsmumble, Bufo-Sprechstunde, Redaktionskonferenz, SG-Logbuch, das ist so immer das übliche Programm am Montag und Dienstag. Dann war ich am Stammtisch in Neumarkt, am Bayerischen Verwaltungstreffen am letzten Sonntag, dann wieder das Programm Anfang der Woche und gestern, wie schon erwähnt worden ist, unsere Geburtstagsfeier vom KV in Neumarkt, 5 Jahre, genau, auf den Tag genau gestern. Genau, und ich habe auch ein Video zu diesem Glückwunsch beigesteuert und da mal in die Kamera gewunken. Klingt gut. Fragen an Marc? Dankeschön, Marc. Dann bitte schönen guten Abend, Michael, du bist dran. Ja, schönen guten Abend. Also von meiner Seite ein bisschen Hamburg, also die Mobilcon und mal bei einem Dienstagstreffen dort vorbeigeschaut. Ein bisschen bezüglich der Rechtsabteilung und ansonsten das ganze Standardprogramm. Und wenn es detaillierter interessiert, der schaue in meinem Vorstandstagebuch nach. Die Links dazu packe ich wieder ins Protokoll. Vielen Dank, Michael. Kurz, knapp und bündig. Fragen an Michael dazu? Das ist nicht der Fall. Dann springen wir im Pad jetzt zu den Anträgen. Wir haben unter 4.1 einen Antrag, temporäre Sicherheitsabschaltung und Evaluation der Liquid-Instanz auf Bundesebene. Ich würde doch bitte den Antragsteller gerne am Mikro haben. Ja. Ist er schon. Hallo, Dennis. Guten Abend erstmal. Ich hoffe, man hört mich, weil ich habe nämlich Soundprobleme. Du bist zu hören. Okay. Fliegt keinem die Ohren weg. Okay. Im Grunde geht es hier um zwei Anträge. Ja, die mit jede Menge Protokollverweisen und Fakten zum Lesen irgendwie untermauert sind. Da geht es zum einen um einen Antrag auf dauerhafte Abschaltung des Bundesliquids und einen auf temporäre Sicherheitsabschaltung mit gleichzeitiger Evaluation, wie das mal seinerzeit vorgesehen war. Da das im Redmine jetzt sozusagen ein bisschen sich falsch darstellt, dass ich jetzt nur der alleinige Antragsteller wäre, dem ist nicht so. Ich möchte auch gerne die anderen Antragsteller irgendwie kurz nennen. Das wäre für den Antrag auf temporäre Sicherheitsabschaltung und Evaluation neben mir Hans-Immanuel Herbers, Munis Bayar. Achso, Entschuldigung, Hans-Immanuel Herbers, LV NRW, Munis Bayar, LV Berlin, Holger Simon, LV Bremen, Klaus Allgäuer, LV Bayern, Thomas Ney, LV Brandenburg und Vido Franke, LV Niedersachsen. Und für den Antrag auf dauerhafte Abschaltung neben mir Thomas Matzka, LV Berlin, Simon Lange, LV Hessen und Vido Franke, LV Niedersachsen. Nun, es geht hier jetzt nicht um eine Tool-Diskussion, das ist mir ganz wichtig, sondern diese Tool-Diskussion hat man, glaube ich, die ja auch sehr emotional geführt wird, im ausreichenden Maße in Neumarkt. Und da sind Entscheidungen getroffen worden, so dass das hier, glaube ich, nur noch um sachliche Punkte gehen sollte und es auch nicht in irgendeiner Weise um Trolling oder Sonstiges sich handelt, sondern wie man, und ich hoffe, ihr habt das ja alles gelesen irgendwie, was ich sozusagen an Argumenten und Fakten irgendwie beigesteuert habe, so dass wir hier, glaube ich, auf einer sehr sachlichen Ebene irgendwie diskutieren können. Ich habe dazu auch vorhin nochmal einen Blogartikel geschrieben, den Link habe ich vorhin euch irgendwie mit reingepastet, falls der ein oder andere nochmal nachlesen möchte. Kurzer Hinweis darauf. Ja, wir haben, ich fange mal mit dem Antrag auf dauerhafte Einstellung an. So, wir haben eigentlich in Neumarkt eine Entscheidung bezüglich dem Basisentscheid getroffen mit Zweidrittelmehrheit. Das war in direkter Konkurrenz zum, glaube ich, wir wissen das alle, zum SMV-Liquid-System, das seinerzeit in Bingen mit einer einfachen Mehrheit beschlossen wurde. Und durch diese weitergehende Beschlussfassung ist im Grunde das Liquid-System, wie es aktuell auf Bundesebene betrieben wird, faktisch obsolet geworden. Das könnte man jetzt irgendwie noch weiter ausführen, muss man aber jetzt nicht. Ansonsten haben wir ja hier auch die Nutzerzahlen sind entsprechend, glaube ich, eindeutig, was jetzt auch irgendwie gewisse Nutzwert sozusagen für die Partei darstellt, ist irgendwie nicht mehr gegeben. Da werden auch die Systeme im Grunde nicht mehr wirklich gepflegt, beziehungsweise die Statistiken. Es ist, ich glaube, auch nicht irgendwie zu vermitteln, dass es ein System, das nicht den demokratischen Willen des Bundesparteitags erhalten hat, immer noch mehr Ressourcen, auch in technischer Hinsicht, hat als der Basisentscheid, der ja auch entwickelt und betrieben werden muss. All das muss sozusagen seitens der Bundespartei halt vorgehalten werden und zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte da jetzt nicht im Einzelnen drauf hinaus. Die einzelnen Argumente habt ihr in den Anträgen drin. Der andere Antrag beschäftigt sich halt mit einer temporären Sicherheitsabschaltung und der Evaluation. Nun ist es in Bingen so gewesen, dass dort von einem Testsystem gesprochen wurde und eine Evaluation in Aussicht gestellt wurde, dieses Liquid-Betriebs. Die Evaluation hat es bis heute nicht gegeben und darüber hinaus hat der Bundesvorstand seinerzeit einen Sicherheitsaudit vorgesehen gehabt. Das ist bis heute, also wir haben 4 Jahre Betrieb hinter uns, nicht passiert und so, dass man das System eigentlich als unsicher betrachten muss. Und deshalb ist es eigentlich auch nicht weiter zu verantworten, dass dieses System in dieser Hinsicht weiter betrieben wird. Was ganz wichtig ist, ich denke, dass, also es ist meine persönliche Meinung, die neben der reinen Lehre, dass man jetzt hier irgendwie das Liquid-System irgendwie abschalten könnte, insofern vorzusehen ist, eine temporäre Abschaltung zu machen und diese Entscheidung offen zu lassen, dahingehend, dass es aus dieser temporären, also dieser Evaluation, dann zusätzliche Erkenntnisse geben kann, beispielsweise der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in soziologischer und technischer Hinsicht. Also ich denke, dass das für die Landesverbände und weitere Entscheidungen durchaus zusätzlichen Input generieren könnte. Ich habe diese Entscheidung jetzt nicht vorweggegriffen, sondern habe beide Anträge gestellt. Die Antragsteller, also mit mir, neben mir, sehen das sicherlich auch ein Stück weit anders. Ja, also schlussendlich kommt man, glaube ich, nicht darum hinaus, dieses Liquid-System zumindest vorübergehend abzuschalten, da halt eben die entsprechende Gewährleistung der Sicherheit nicht existiert. Also niemand würde auf die Idee kommen, ich vergleiche das jetzt mal, ein Atomkraftwerk zu betreiben, ohne dass es die entsprechenden Sicherheitsaudits dazu gibt. Und insofern ist es, glaube ich, für eine Partei, die sich irgendwie besonders IT- und datenschutzbewusst als Kernprofil für jeden bekannt ist, glaube ich, unverantwortbar, dass man da dieses System erstmal so weiterlaufen lässt. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass man dort erstmal nacharbeitet. Das ist 4 Jahre leider nicht geschehen. Ich hoffe, dass dieser Bundesvorstand das nachholen wird. Und ansonsten, falls ihr, also es geht hier nicht um eine politische Entscheidung, das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch denjenigen gegenüber, die jetzt Liquid-Verfechter sind, sondern es geht darum, was hier inhaltlich richtig demokratisch beschlossen und angemessen ist. Ich glaube, dass das gegeben ist und hoffe, dass das dementsprechend beschlossen wird. Dankeschön. Dennis, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich würde dich bitten, im Sprecherraum zu bleiben, damit du uns für Rückfragen zur Verfügung stehst. Michael, gerne. Deine Wortmeldung bitte. Ja, da wurde jetzt viel gesagt und nicht besonders viel richtig. Also, wenn man sich den Antrag von Bingen anschaut, dann steht dort nirgends was von einem Testbetrieb drin. Ich habe das selber bis vor ein paar Wochen auch noch falsch im Kopf gehabt, aber habe dann auf Nachfrage von Alexander Morland mir noch mal den Text des Antrags angeschaut. Also das, worüber abgestimmt worden ist, das ist kein Testbetrieb und es wurde natürlich auch nicht mit einfacher Mehrheit. Wir sind dort ganz knapp an den 80% vorbeigeschrammt. Das ist also durchaus demokratisch legitimiert und ich würde mir als Bundesvorstand auch schwer tun, ein System, das von einem Parteitag beschlossen worden ist, mit einem Bundesvorstandsbeschluss zu kippen. Das gebietet einfach der Respekt vor der Basis, dass man dann sagt, okay, wenn die Basis dann meint, wir brauchen das nicht mehr oder wir sollten das nicht mehr haben oder das ist zu teuer oder es pflegt dann keiner mehr oder was auch immer, dann besteht ja die Möglichkeit, dass über einen Parteitagsbeschluss oder ersatzweise, wir haben dann ja inzwischen dann auch den Basisentscheid, auch darüber könnte man einen entsprechenden Antrag abstimmen und dann wäre das von der Basis legitimiert. Was jetzt dieses Sicherheitsaudit und die Überprüfung, die Evaluation, bin ich sehr dafür, aber ich sehe in keiner Weise, dass man das System dafür abschalten muss. Das kann man genauso gut im laufenden Betrieb evaluieren. Ein Liquid-Feed-System ist kein Atomkraftwerk und wenn es irgendetwas schief geht, dann sind da nicht Tausende verstrahlt und Hunderttausende müssen ihre Heimat verlassen, sondern da steht irgendwann dann mal eine Entscheidung irgendwie falsch drin, weil das System gehackt worden ist und nachdem das ja ohnehin unverbindliche Meinungsbilder sind und die Bedeutung dieses Systems gerade mit Einführung des Basisentscheides auch nicht zugenommen hat, sehe ich überhaupt keinen sachlichen Grund, weswegen da man jetzt für eine Evaluation zwingend abschalten müsste. Darf ich da mal wieder? Einen kleinen Moment bitte. Mich erstmal vielen Dank. Du willst direkt darauf antworten, Dennis, ja? Ja, also es waren ja jetzt eine ganze Menge die Michael, an Punkten, die Michael angesprochen hat. Ich nehme das jetzt Michael auch nicht übel. Ich weiß, dass er ein Liquid-Verfechter ist. An der Stelle hat er sich da immer eingesetzt. Es ist nicht ganz richtig, dass du sagst irgendwie, dass die Dinge, die ich hier behaupte, falsch sind. Ich habe euch das im Antrag, das kann man auch gerne nachprüfen, verlinkt. Ich habe mir die Arbeit gemacht, die gesamten Protokolle durchzuarbeiten von damals. Das ist für mich nicht unbedingt eine Schwierigkeit, weil ich damals die ganzen Geschichten schon vor Bingen im Bundesvorstand mitverfolgt habe. Also auch weiß, wo die Sachen sind. Insofern war das nur eine Fleißarbeit, aber schlussendlich ist, und das ist auch euch bei euch verlinkt, der Test und die Evaluation, ist es korrekt, dass die Dinge nicht im Beschluss selber mit enthalten waren, aber, und das kann man im genauen Protokoll des Bundesparteitags von Bingen auch durchaus nachvollziehen, dass da immer wieder von Test und Evaluation die Rede war und es wurde auch vielen so vermittelt. Im weiteren Verlauf der Bundesvorstandssitzung 2010 hat man dann auch, und das diese Protokollverweise habe ich euch auch irgendwie mitkopiert, im Bundesvorstand über diese Evaluation gesprochen, die damals in Bingen vermittelt wurde. Ist es halt über dieses Sicherheitsaudit ist halt damals beschlossen worden. Und wenn ich das Entschuldigung bitte. Wenn ich das irgendwie so sagen darf, ist es natürlich richtig, dass ein Atomkraftwerk so nicht vergleichbar ist, aber schlussendlich, das ist nur ein Vergleich hier, für die Piratenpartei entsteht auch ein Schaden, ja, so durchaus, ja, wenn man sich vorstellen würde, es ist durchaus kein unrealistisches Bedrohungsszenario, dass jetzt irgendwer das System öffentlichkeitswirksam hackt, Nutzerdaten entwendet und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie die Presse das sozusagen aufgreift etc. pp. Wo ich sehr auf Michaels Seite bin, ist der Punkt bezüglich Basisentscheid. Ist es nicht ganz ohne Grund so, dass bei der temporären Sicherheitsabschaltung, der Punkt über die endgültige Beschlussfassung sozusagen offen gelassen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke auch, dass man die endgültige Entscheidung, wenn ihr das selber nicht treffen wollt, trotz der Beschlüsse von Neumarkt, durchaus der Basis nochmal separat zur Entscheidung über einen Basisentscheid vorlegen kann. Aber bei der Sicherheitsabschaltung sehe ich das deutlich anders. Okay, Christoph, Wortmeldung. Naja, es ist ja relativ bekannt, dass ich kein Freund von Liquid Feedback bin. Allerdings bin ich ein bisschen unglücklich, dass wir das entscheiden müssen. Ich persönlich würde das eher bevorziehen, dass wir das irgendwie die Basis entscheiden lassen oder BEO oder eine BEO-Entscheidung machen. Darauf hinaus würde ich mich einfach besser fühlen, statt dass wir als BUFO das beschließen. Okay, vielen Dank, Steffi. Wir hatten ja bereits vor etwa 4 Wochen durch mich den Antrag unter anderem dieses ein Evaluationsteam auszuschreiben. Da weiß ich im Moment nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also sprich, diese Evaluation überhaupt hatten wir ja schon geplant, hatten wir auch so beschlossen. Die ganze Sicherheitsnummer, die Dennis da noch anspricht, das ist dann natürlich nochmal ein extra Part, den man bedenken muss. Was diese ganze Abschaltungsgeschichte betrifft, wie ist denn im Moment der Stand bezüglich der Ausschreibung der Beauftragten? Wir haben ja im Moment, soweit ich weiß, 2 Beauftragte, die da an diesem Ding arbeiten. Vorgesehen waren, glaube ich, 5 oder 6. Mein Bedenken dabei ist, dass im Moment das System halt einfach nicht betreut werden kann aus personellen Ressourcengeschichten, ohne jetzt den Beauftragten, die noch dabei sind, einen konkreten Vorwurf zu machen, sie würden ihre Arbeit nicht tun. Ich sehe es halt schwierig an, ein System so weiterlaufen zu lassen, wenn es nicht ordentlich betreut werden kann, mal ganz abgesehen von dem jetzigen Antrag. Deswegen die Frage an Michael, wie weit ist denn da der Stand? Ja. Stand ist, dass die Ausschreibung läuft. Wir haben sagen wir mal anderthalb, also einer hat sich freiwillig gemeldet und einer hat gesagt, ja, bevor sich gar niemand findet, würde er es auch noch machen. Da ist jetzt die Frage, wo wir beginnen einzusetzen bezüglich der Beauftragung. Beauftragten ist ein zwei Administratoren und ein, also Alios macht dann noch die Clearingstelle. Das ist ja aus Sicherheitsgründen, muss das wegen Schutz der Pseudonyme, muss das getrennt sein. Ich habe Rückmeldungen von den Beauftragten. Ja, sie machen im Prinzip im Moment so eine Art Erhaltungsbetrieb. So besonders viel los ist ja im Moment auch nicht. Von daher würde ich sagen, solange die nicht von sich aus melden, von wegen, sie wollen nicht mehr oder sie können jetzt die Sicherheit von dem System nicht mehr gewährleisten oder die Betreuung nicht mehr, würde ich es erstmal weiterlaufen lassen. Wenn so eine Meldung kommt, müsste man dann halt zeitnah zumindest eine temporäre Abschaltung machen. Der Christos hat eine direkte Wortmeldung jetzt auf Michael gehabt. Marc, ist das okay für dich? Ja, klar. Dann Christos, bitte. Ich habe nur eine Frage, Michael. Wie viele Leute benutzen Liquid Feedback momentan auf Bundesebene? Also im Moment ist in diesem System nicht besonders viel los. Von daher ist auch der Betreuungsaufwand im Moment vernachlässigbar. Wir sollten uns da wahrscheinlich auch mal mit den Berlinern zusammensetzen. Die stehen vor einem vergleichbaren Problem, weil die für verschiedene Landesverbände betreut haben. Und es könnte eine Überlegung sein, einfach die Systeme zusammenzuführen, dass der Betreuungsaufwand nur einmal anfällt, dass die Serverkosten, die jetzt auch nicht so hoch sind, aber die letztlich auch da sind, auch die nur einmal anfallen und dass man über die Gebietskennzeichen die verschiedenen Untergliederungen, die das nutzen, manche mehr, manche weniger, dort parallel auf eine Instanz hält. Marc, bitte. Ja, die erste Teil meiner Wortmeldung hat sich erledigt. Ich hätte noch eine Nachfrage an den Antragsteller. Gibt es im Moment keine konkreten Anhaltspunkte, dass es irgendwo Sicherheitsbedenken gibt? Weil eine hundertprozentige Sicherheit kann man sowieso nie gewährleisten. Und ja, genau, die Frage ist einfach, gibt es konkrete Anhaltspunkte? Dennis. Ja, da kann ich gerne darauf antworten. Es ist in der Tat so, dass von verschiedenen Seiten innerhalb der Piratenpartei oder außerhalb der Piratenpartei, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber es gab immer wieder Stimmen, die behauptet haben, dass das System gehackt wurde und, ich zitiere wörtlich, offen steht wie ein Scheunentor. Entschuldigung. Ich würde allerdings noch ein Stück, wenn ich das kurz darf, ausführen wollen, dahingehend, dass ich euch gerne einen Vorschlag machen würde. Ich verstehe, dass das ihr ein ungutes Gefühl habt, dabei das jetzt dauerhaft abzuschalten. Ich würde vorschlagen, wir übernehmen diesen Antrag auf dauerhafte Abschaltung in den Basisentscheid und ich würde dann sozusagen nur die temporäre Sicherheitsabschaltung hier beantragen, die in meinen Augen notwendig ist. Wenn ich dich richtig verstehe, dann soll der eine Part aus dem Antrag raus, ja? Ja, wenn ihr damit einverstanden seid, wenn ihr euch damit wohlfühlt, irgendwie. Der Bastian BB hat sich zu den Protokollanten verlaufen. Okay. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht verfolgen können. Entropie, bitte. Ja, ich habe erst eine Frage. Wie groß ist eigentlich der bisherige Ressourcenaufwand? Wie viel Geld wird dafür ausgegeben? Und welche Personen sind da eingespannt, um zum Beispiel die Mitgliederdaten aktuell zu halten? Michael, kannst du die Frage beantworten? Nee, das würde ich gerne A an die Schatzmeister, B an die Kollegen im Generalsekretariat weitergeben. Da gehörst du ja auch zu. Ja, von aber mal gesehen schon, aber mit der Verwaltung habe ich herzlich wenig am Hut im Moment. Dann gehen wir mal an den Stefan Wind, den ich, Kosten. Ich kann da auch erst die Kosten. Ja, die Kosten habe ich gerade irgendwie hier. Die hatte ich ja einem Thema mal veröffentlicht. Wir haben monatliche Serverkosten von 59,99 Euro. Dazu monatliche Kosten für die Clearingstelle 20 Euro. Und wir hatten 2014 302,70 Euro Reisekosten. Macht für 2014 bisher, also bis zum Stand September, war das mit dem Ticket 862,63 Euro. Herr Tobi, deine Frage damit beantwortet? Okay, das war erstmal die Frage, danke. Ja, also ich habe noch ein paar Ideen für die Meinungsbildung des Bundesvorstands. Und zwar ist es so, wir haben jetzt zwei Systeme, in denen es so eine Abstimmungsfunktion gibt, also das Liquid Feedback und das BEO-Portal und auch den BEO dann selbst. Und wir warten momentan auf Anträge im BEO-Portal und es sind auch alle Mitglieder dazu aufgerufen, dort Anträge zu entwickeln und dann Unterstützer zu sammeln. Es ist jetzt so ein bisschen eine Konkurrenz, wenn es zwei solche Systeme gäbe und man nicht sich voll auf eins konzentrieren würde. Was ich aber als größeres Problem bei dem Liquid Feedback sehe, ist, dass es dort noch eine Abstimmungsfunktion gibt. Und das ist, glaube ich, das einzige Problem. Also auch wenn man sich jetzt um Sicherheit und so Gedanken macht, ist ja eigentlich nur das kritisch. Wenn man dort nicht abstimmen würde, das heißt, wenn man dort diese Abstimmungsfunktion deaktivieren würde, dann wäre es ein einfaches Tool, um Anträge zu entwickeln. Also um sich zum Beispiel Anregungen einholen zu lassen oder um erstmal so zu gucken, wer das Ganze unterstützen würde. Das heißt, es wäre so ein Kompromissvorschlag, dass man sagt, man deaktiviert das Ganze nicht komplett, sondern man deaktiviert nur diese Abstimmungsfunktion, die kritisch sein könnte. Und dann könnten die Leute, die lieber mit Liquid Feedback arbeiten wollen und ihre Anträge entwickeln wollen, könnten das weiter nutzen. Sie hätten aber dann dort keine Möglichkeit, ein vermeintliches Meinungsbild einzuholen. Denn dieses System ist überhaupt nicht mehr repräsentativ. Also die Tätigkeit dort ist extrem eingeschlafen. Da gibt es momentan 700 Personen, die sich in den letzten 6 Monaten eingewählt oder eingeloggt haben. Und daher, selbst wenn die alle abstimmen würden, wäre das auf keinen Fall repräsentativ. Das heißt, man kann aus diesen Abstimmungen auch keine Informationen ziehen. Und daher wäre es auch nicht schade, wenn man die einfach abschaltet. Okay, das wäre mein Vorschlag, dass man den Antrag vielleicht so verändert, dass man einfach nur diese Abstimmungsphase auf 0 Tage oder unendlich setzt. Das wäre dann, wie du richtig schon sagst, eine Veränderung des Antrages. Die möchte ich persönlich im Moment jetzt gar nicht weiter groß diskutieren, weil wir 2 Versionen im Antrag drin haben. Den Rückzug von Dennis auf eine endgültige Abschaltung. Dazu hat Kevin im Pad richtigerweise geschrieben, ob dafür dann auch entsprechend die Zustimmung der Mitantragsteller vorliegt. Das müssten wir uns dann auch nochmal überlegen. Ansonsten wäre jetzt, glaube ich, der Zombie dran. Ja, hallo. Meine Frage ist ganz einfach mal erstmal, wenn wir jetzt Liquid Feedback tatsächlich abschalten, dann ist ja die Frage, wie wir dann halt Meinungsbilder generieren können. Denn nach meinem Verständnis, also vielleicht habe ich es auch nur nicht mitbekommen, aber momentan machen wir noch gar keine Deo-Abstimmungen. Zumindest machen wir sie erstmal nicht online. Das heißt, solange wie man nicht selber im Deo halt online Themen zur Abstimmung stellen kann, ist Liquid Feedback das einzige Tool, mit dem wir das online alleine tun können, weil auch das Briefwahlverfahren natürlich von der Kapazität her limitiert ist. Dort kann man ja nur 20 Anträge halt in einem Turn halt sozusagen abstimmen. Aber wenn zum Beispiel 100 Leute Anträge stellen, dann gibt es eine starke zeitliche Verzögerung, bis man dann Feedback bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir an, im NSA-Skandal ist irgendeine Frage, wie positionieren sich die Piraten? Okay, brauchen wir mal schnell ein Meinungsbild, um irgendwie eine Richtung zu finden. Dann ist Liquid Feedback momentan immer noch das einzige Online-Tool, was zur Verfügung steht. Das muss man erstmal, sehe ich das so. Dann das Deo-Portal ist mir nicht bekannt. Ich habe es im Wiki gesucht, da habe ich es nicht gefunden. Vielleicht wäre es gut, wenn man das auch im Wiki verlinken würde, im Piraten-Wiki. Ich habe da sogar schon, der Johannes Borada hat da schon Anträge eingestellt, das weiß ich, aber ich habe das jetzt neulich auch wieder gesucht und jetzt auch und habe es nicht gefunden. Zu der Evaluierung wollte ich nochmal sagen, ich habe das auch so verstanden, dass wir dieses Verfahren Liquid Democracy ausprobieren wollen. Und natürlich muss es jetzt irgendwann evaluiert werden. Was ganz schlecht wäre, wäre das ganze Ding einfach abzuschalten und die ganzen Daten abzulöschen. Weil dann haben wir das Problem, dass wir 4 Jahre lang ein Experiment gemacht haben und eigentlich kein richtiges Ergebnis haben. Deswegen plädiere ich wirklich stark dafür, dass hier so eine Evaluierung stattfindet. Und da möchte ich nochmal auf die Arbeit verweisen, die StreetDog gemacht hat. Also so ein Pirat, der darüber sehr viel geblockt hat und auch viele Statistiken gemacht hat. Ich kann das auch nochmal in den Chat jetzt gleich reinposten. Der hat also die Liquid Feedback Datenbank runtergeladen und hat das alles analysiert. Hast du, kann man ihn da einbinden. Darf ich dich kurz unterbrechen? Hast du eine konkrete Frage jetzt zu dem Thema? Das war es jetzt eigentlich schon. Okay, dankeschön. Dann hatte Christos eine Wortmeldung. Ich dann auch. Ich sehe hier, der Kevin sagt, also er ist ja 1-2 in Niedersachsen. Und er möchte ein Landesvotum einreichen. Bevor wir jetzt hier irgendwas beschließen, würde ich ganz gerne Kevin hören, zu welcher Richtung sein Landesvotum gehen würde. Kevin. Ja, moin. Ich bin jetzt selber gerade noch am Überlegen. Ich halte es für nicht so gut, das jetzt eben so fertig zu beschließen, Deswegen, ich würde eine Nacht drüber schlafen und irgendwie morgen Mittag eine endgültige Entscheidung treffen. Ich tendiere aber dazu, das Votum zu ziehen. Ich überlasse es aber halt meinen anderen Vorstandskollegen, wenn einer von denen sagt, wir ziehen das Votum, damit die Karenzzeit ausgedehnt wird, damit es ein richtiges Ländervotum gibt, dass das nochmal auf Landesebene diskutiert wird. Da tendiere ich hin, dass so eine Entscheidung jetzt nicht gleich schon in 18 Stunden gültig wird. Danke. Das käme ja dann aber nur zum Tragen, wenn ein Anschluss angenommen wird, ne? Ein Antrag angenommen wird. Ja, ja, ganz klar. Ich bereite es nur eben vor, weil er angenommen werden könnte. Okay, also mit Androhung. Ja, ist nicht böse gemeint. Nein, es ist okay. An und dann würde ich halt meine LAFO-Kollegen fragen, wenn einer von denen sagt Veto, dann ist Veto. Oder wenn ich bis morgen sage Veto, das kann auch gut passieren, dann ist halt Veto. Und dann müssen wir halt das Ländervotum. Dann haben wir ein paar mehr Stunden Zeit und können dann alle Landesverbände mal eben ordentlich fragen. Okay, dankeschön. Ich habe ganz kurz nochmal die Frage, wie man jetzt online Meinungsbilder einholen kann oder Liquid Feedback, die ist für mich doch noch nicht beantwortet. Okay, dann würde ich da gerne, können wir direkt, bitteschön. Also, wann ist ein Liquid Feedback zum letzten Mal wirklich produktiv genutzt worden? Das war bei der Frage, wo Julia Reda in welche Fraktion die geht. Sie hat damals den Bundesvorstand um eine Meinung gegeben und ich war damals der Ansicht, dass das jetzt nicht eine Geschichte, die der damalige Bundesvorstand allein entscheiden sollte und habe einfach die Sache ins Liquid Feedback gekippt und dann ist das mit doch, also nicht überwältigender, aber doch mit einer ganz netten Beteiligung dort entschieden worden. Und so ist es dann anschließend auch gekommen, dass was im Liquid dort die Mehrheit bekommen hat, ist dann von Julia so auch umgesetzt worden. Und das zeigt schön den großen Vorteil von diesem System, dass jeder Anträge reinstellen kann. Das geht zum Beispiel bei so einer Lime-Survey-Umfrage nicht. Wäre ich damals in der Situation gewesen, dass ich kein Liquid-Feedback gehabt hätte, ich hätte es nicht mit Lime-Survey machen können, weil ich keinen Zugriff auf die Mitgliederdatenbank habe und das nicht aufsetzen kann. Und von daher war damals tatsächlich Liquid-Feedback die einzige Möglichkeit, dort ein Meinungsbild auf eine größere Basis zu stellen als ein kommissarischer Bundesvorstand und die Zahl der Abstimmenden war damals doch sehr deutlich größer. Und solange wir so ein Online-Tool nicht im Basisentscheid betriebsbereit haben, würde ich sehr ungern auf dieses Mittel verzichten. Okay, dankeschön. Damit möchte ich dann die Tool-Diskussion an sich selber auch abschließen und würde gerne wieder zurück zu den Anträgen schwenken. Und ich habe jetzt, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, den Bastian BB am Mikrofon. Ich hätte eine Wortmeldung, bitte. Dann ziehe ich die vor. Sekor, du bist dran. Ich hätte gerne ein Meinungsbild des Vorstands. Ich wüsste gerne, wer zum jetzigen Zeitpunkt der Diskussion einem oder beiden Anträgen zustimmen würde oder wer alle zwei ablehnt. Ich würde beide ablehnen. Gut, dann stelle ich die Frage an den Vorstand, beziehungsweise sie ist formuliert. Bernd. Unabhängig vom Inhalt des Antrages empfinde ich den Zeitpunkt als sehr ungeschickt, im Prinzip, weil Bio gerade am Anlaufen ist und ich wäre momentan dagegen. Ja, ich hatte eigentlich vor Seko noch eine Wortmeldung angemeldet. Ich könnte dazu tendieren, die aktuelle Version, also den zweiten Antrag mit der temporären Abschaltung anzunehmen, hätte aber noch einen Gegenvorschlag, für den ich gleich noch werben möchte. Gut, aber jetzt beim Meinungsbild wärst du für eine Annahme des Antrages, richtig? Korrekt. Christos. Ich würde auch tendieren, dass ich den Antrag annehmen würde. Lothar. Momentan würde ich beide Anträge ablehnen. 2-2. Marc, bitte. Ich würde die auch ablehnen, weil wir die Evaluation bereits auf den Weg gebracht haben. 3-2 für die Ablehnung. Michael, du hast dich, glaube ich, schon eingetragen im Ticket als ablehnend, richtig? Richtig, beide ablehnen. Stefan? Ich würde tatsächlich die temporäre Abschaltung auch befürworten. 3-4, ich wäre für eine Ablehnung. Knappe Geschichte, Stefan. Okay, danke. Bastian? Oh ja, danke. Ich habe eine Frage zum Verständnis. Vielleicht kann das ja Michael beantworten. Es gibt ja zur Einführung solcher Systeme eine gesetzlich vorgeschriebene Vorabkontrolle. Mir ist es in der ganzen Zeit nicht gelungen, eine Antwort darauf zu bekommen, wann denn diese stattgefunden hat. Die ist zwingend erforderlich, bevor überhaupt sein System in Betrieb genommen wird. Vielleicht kann ja Michael dazu was sagen. Jetzt nicht so ganz genau, weil ich zum damaligen Zeitpunkt weder im Vorstand war noch in diesem Projektteam, aber ich weiß, dass die dort relativ viel im Bereich Datenschutz gemacht haben, also so wie mir gesagt worden ist, deutlich mehr als bei jedem anderen IT-System, das wir in der Partei betreiben, einfach deswegen, weil es so in der Kritik gestanden hat, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, wo man es im Moment findet. Ich meine eine Vorabkontrolle nach Datenschutzgesetz, da gibt es einen Zuständigen für und den gab es auch damals schon und ist die gelaufen oder nicht? Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt untersucht worden ist. Wenn die nämlich nicht stattgefunden hat, dann kann man nur eins machen, das Ding abschalten temporär, die nachholen genau. Und dann kann es wieder anschalten. Ich kann diese Frage beantworten. Ich auch. Moment, bitte. Michael, willst du noch was zu sagen? Nö. Wie gesagt, okay. Ich weiß es nicht. Gut, dann stellen wir das im Moment einfach so dahin. Ich weiß es nicht. Steffi, bitte. Carsten, du bist kaum noch zu hören. Oh, ich bin wieder. Bleib mal kurz vom Server und wieder drauf gehen. Aber Steffi, du kannst ruhig. Okay, all dieweil. Wie gesagt, ich hätte einen Alternativvorschlag, mit dem sich, glaube ich, alle Beteiligten halbwegs wohlfühlen würden. Und zwar, wie gesagt, diese Evaluationsgeschichte hatten wir ja bereits beschlossen. Wir müssen die halt jetzt mal ausschreiben und auf den Weg bringen. Ich sehe ein, dass eine Abschaltung oder sei sie auch temporär durch den Bundesvorstand eine heikle Sache ist. Deswegen würde ich, wie gesagt, vorschlagen, wir ziehen diese Evaluation durch. Wir suchen Leute, die das gerne können, nach Kriterien und kippen das Ganze dann in den BEO und lassen die Basis darüber entscheiden. Danke, Steffi. Ich hoffe, ich bin wieder zu verstehen. Dass das eben überhaupt vorgefallen ist, zeigt mir, dass wir mit der Zeit ein wenig fortgeschritten sind. Der Vorschlag von Steffi klingt für mich relativ plausibel. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Ja. Bitte, Simon. Ja, endlich. Also erstmal, ja, ich warte schon die ganze Zeit. Ja, ganz kurz. Also erstmal kann ich verstehen, dass der jetzige Bundesvorstand natürlich sehr ungern auch nur eine temporäre Abschaltung befürworten würde. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, der mit der Problematik einigermaßen vertraut ist. Man kann aber nicht umhin zu sagen, dass natürlich das eine vererbte Schuld ist und es natürlich jetzt einfach schlecht ist, dennoch wieder nichts zu machen, weil letzten Endes beruht ja der, zumindest auch der temporäre Antrag, auch auf die Beschlusslage, und zwar eine immer noch gültige Beschlusslage, dass nämlich genau die Sicherheitsaudits laufen sollen, um eine Sicherheit zu gewährleisten, damit es eben gar nicht erst zu einer Problematik kommen kann. Und der gegenwärtige Ist-Zustand ist nun mal leider der, dass wir nicht wissen, wie sicher oder unsicher das System ist. Und ich würde es als zutiefst grob fahrlässig erachten, dass man einfach wartet und erst handeln möchte, wenn etwas passiert. Ja, also das ist einfach, weil das wäre tatsächlich damit Ansage, war ja bereits schon 2009, 2010 genau zu den Punkten auch Fragen gestellt wurden, die eben auch gerade Bastian BB nochmal gestellt hat, ob denn irgendwelche vorherigen Prüfungen stattgefunden haben oder ob man diese Ergebnisse oder auch das Verfahren an sich irgendwo einsehen kann. Und dazu hat es niemals irgendwelche Einlassung gegeben von den damals Verantwortlichen, auch im BUFO, auch der damalige Sicherheitsbeauftragte hat später mehrfach eingestanden, dass er gar nicht dieser Tätigkeit nachkommen konnte, also gar nicht spätestens halbjährlich dem Bundesvorstand berichten konnte. An diesem Zustand hat es bekanntermaßen bis heute nichts geändert und ich würde es daher doch wirklich begrüßen, auch wenn es sicherlich unbequem ist, aber manchmal kommt halt mit der Pflicht auch die Pflicht, eine unbequeme Entscheidung zu treffen, diese Evaluation voranzutreiben und ich denke, die Motivation dürfte dadurch auch massiv erhöht werden, auch aller Beteiligten, auch der Freunde des Liquid Feedback Tools, diese Sicherheitsaudits endlich umzusetzen, in welcher Form auch immer. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das jetzt endlich mal angegangen wird, weil wie gesagt, bis heute ist die Sachlage einfach diese, dass es da nichts passiert ist. Und selbst die Entwickler haben bereits 2012 sich massiv davon distanziert, dass dieses Tool in der Piratpartei eingesetzt wird. Und jetzt haben wir noch weitere zwei Jahre verstreichen lassen und wir haben im Prinzip noch denselben Kenntnisstand wie Ende 2010. Und ich denke, wenn jetzt nicht gehandelt wird, wann dann? Okay, vielen Dank für deine Ausführung. Meine Frage wäre jetzt, wir haben den Vorschlag von Steffi dazu. Ja, bist sofort dran. Wir haben den Vorschlag von Steffi dazu und dann käme jetzt nämlich meine Frage deswegen an dich, Dennis. Wie stehst du dazu? Naja, also ich habe jetzt hier eine ganze Reihe von Punkten, die ich noch abarbeiten würde, bevor ich dazu kommen würde. Mich würde es freuen. Ansonsten würde ich nämlich jetzt in den Vorstand die Frage stellen, ob wir überhaupt noch Redebedarf haben, bevor wir jetzt 3 Stunden uns im Kreis drehen. Entschuldige bitte ganz kurz. Entschuldige ich gerne. Ja, ich würde gerne ein paar Fragen beantworten. Ich kann da gerne drauf zu sprechen kommen. Nee, ich würde gerne, stopp, Moment bitte. Ja. Jetzt nochmal in meinen Kreis bitte. Es gibt die Idee von Steffi. Und meine Frage an dich ganz konkret, und die hätte ich ganz gerne kurz und knapp von dir beantwortet. Wie stehst du zu dem Vorschlag von Steffi? Also grundsätzlich halte ich eine Evaluation für das Mindeste, was gemacht werden muss. Ich glaube, das ist auch unstrittig nach 4 Jahren Betrieb. Das ist eigentlich trivial und insofern begrüße ich das eigentlich, aber ich halte eine Sicherheitsabschaltung für notwendig, weil was hier gesagt wurde, eine Vorabkontrolle hat es insofern nicht gegeben. Der damalige Datenschutzbeauftragte, ich möchte den Namen nicht nennen, ist nicht aktiv gewesen. Er ist auch damals deshalb ausgetauscht worden, um diese Frage zu beantworten kurz. Also es gibt hier eine Menge Gründe, warum das sozusagen so beantragt ist. Und ich kann auch nicht, also für alle, da war ja auch die Frage, inwiefern die ich hier jetzt sozusagen Anträge zurückziehen kann, weil ja nun auch andere Mitantragsteller da sind. Ich kann natürlich irgendwie meinerseits diesen dauerhafte Ablehnung dann zusätzlich in Basisentscheid einbringen, aber nicht irgendwie für die anderen Mitantragsteller auch sprechen. Also okay. Im Grunde haben wir jetzt hier dann im Grunde 3 Vorschläge. Okay, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht ja der Vorschlag von Steffi auch nicht weit genug, weil keine Abschaltung drin ist. Ja oder nein? Dass die Sicherheit nicht gewährleistet ist, solange ein solches... Ja oder nein? Ich würde das einfach in eure Entscheidung legen. Ich habe diese Anträge nicht ohne Grund sozusagen nebeneinander in den Bundesvorstand eingebracht. Okay. Und ihr solltet dazu eine Entscheidung treffen. Und ich hoffe, ihr berücksichtigt bitte, dass eine solche Sicherheit eben nicht gewährleistet ist, zumindest. Okay, danke. Dann jetzt in den Vorstand die Frage, sieht jemand im Vorstand weiteren Redebedarf oder seid ihr in der Lage, eine entsprechende Abstimmung über diesen Antrag zu treffen? Also ich weiß nicht, wie hier die anderen denken, von daher kann ich schlecht einschätzen, wie der Redebedarf ist, aber ich selber halte den Antrag von Hermi auf jeden Fall zustimmungsfähig. Eigentlich völlig klare Sache, wir schauen, was der Sachstand ist und danach legen wir die Sache der Basis zur Entscheidung vor. Ich hätte folgenden Vorschlag. Wir stimmen jetzt die Anträge von Dennis Plagge und anderen Antragstellern ab. Und abhängig vom Ergebnis dieser ersten Abstimmung kann Hermi ihren Antrag anschließend nochmal stellen und wir können den dann einfach abstimmen. Halte ich für eine absolut gangbare Idee. Weitere Wortmeldungen dazu aus dem Vorstand? Ich würde es vielleicht eigentlich genau andersrum haben wollen. Wenn ihr mit meinem Vorschlag, der ja ein bisschen sanfter ist und weniger radikal einverstanden wärt, dann würden sich die anderen beiden Anträge quasi erledigen. Ja, aber sie werden nicht zurückgezogen, wurde vorhin gesagt, und deswegen würde ich sie vorher abstimmen. Okay. Ansonsten würde ich dir zustimmen. Also vom Formalen her haben wir den Antrag von Dennis und weiteren Mitantragstellern. Und über den sollten wir nun befinden. Und dann entsprechend nach dem Ausgang können wir den von Hermi mit einbeziehen. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann würde ich dann entsprechend zur Abstimmung gehen. Die Sicherheitsbedenken möchte ich auch, dass das die anderen Leute, die Kollegen auch mit bedenken, die der Basti gesagt hat. Basti BB. Dazu eine Wortmeldung. Da muss einfach nachgeforscht werden, ob das damals so passiert ist mit der Vorabprüfung vor Inbetriebnahme. Die Frage müssten wir gegebenenfalls auch für andere Systeme mal stellen. Wenn die Sachlage, die Rechtslage dürfte an dieser Stelle eindeutig sein. Wenn das nicht erfolgt ist, dann muss abgeschaltet werden, unabhängig davon, welches System das ist. Also ich finde es ja schon bedenklich, dass man jetzt erst danach suchen möchte, ob man Unterlagen, die ein Betrieb erlauben hat oder nicht. Und wenn sie strittig sind, dann muss man halt so lange abschalten, bis sie vorliegen. Simon, vielen Dank. Eigentlich wären wir jetzt in der Abstimmung. So ist es nämlich. Und ich würde dann den Marc noch bitten, falls er es noch nicht getan hat, seine Stimme im Pad einzutragen. Jo. Vielen Dank, Marc. Dann haben wir ein folgendes Ergebnis. Für den Antrag sprechen Christos, Stefan und Hermi. Gegen den Antrag Michael, Lothar, Sekor, Carsten, Marc und Bernd, sodass ich den Antragstellern komplett. Du hast ja nur einen Antrag gestellt mit zwei entsprechenden. Es gibt ein Ticket mit einem. Entschuldige bitte, in dem Ticket, wenn du das aufmachst, sind beide Anträge. Ich kenne das Ticket, ich weiß es auch und ich habe jetzt hier in diesem Ticket entsprechende Stimmen dagegen. Ich sehe im Moment nichts, dass irgendetwas aus diesem Ticket von daher umgesetzt wird. Man möge mich bitte verbessern, wenn das anders sein sollte. Ich frage nur nach. Ja, ist auch legitim, keine Frage. Ich muss dir damit aber mitteilen, dass der Antrag so oder dieses Ticket und die Anträge in diesem Ticket entsprechend abgelehnt sind. Ich bedanke mich für die Positionierung. Danke für deine Zeit, Dennis. Hermi, wir kommen zurück zu der Geschichte mit deinem Vorschlag. Würdest du deinen Vorschlag dann entsprechend bitte in Schriftform formulieren? Jawohl, jetzt sofort oder können wir das als Umlaufbeschluss dann quasi durchpeitschen? Nö, jetzt haben wir so lange darüber diskutiert, dann würde ich darum bitten, dass wir auch den Antrag dann hier jetzt besprechen und abstimmen. Das würde ich auch so gerne. Also letztlich haben wir das doch eigentlich schon im Umlauf mal beschlossen. Wir bräuchten jetzt eigentlich nur einen Umsetzungsverantwortlichen. Ja, wir haben die Evaluation quasi beschlossen. Wir haben aber nicht beschlossen, dass wir das Ergebnis dieser Evaluation in den BO reinkippen als Abstimmung. Okay, dann kurz und knapp bitte, kipp es in ein Ticket. Dann können wir da sofort noch einen Beschluss drüber treffen. Bin dabei. Dankeschön. Währenddessen gehen wir weiter zu 4.2, Antrag auf Ausschreibung für Themenbeauftragte. Das ist das Ticket 7807 im Red Mine. Ja, wie es da drin steht, würde ich ganz gerne die 1, 2, 3, 4, 5 Bereiche ausschreiben. Querpolitik, weil Ali nicht mehr da ist, Asyl- und Migrationspolitik, wisst ihr sicherlich auch, Inklusion und Menschen mit Handicaps. Ist da drin Bildung, haben wir ausgearbeitet in nicht nur Bildung, weil meiner Ansicht ist Bildung Ländersache. Das haben wir erweitert in Bildung, Forschung und Wissenschaft und Wirtschaftspolitik. Das wären die drei, fünf Sachen. Danach kommt noch ein Antrag über Sozialpolitik. Sozialpiraten, ebenfalls ein Antrag. Ich würde da plädieren, dass wir die Ausschreibung tätigen. Und da wollte ich euch fragen. Wortmeldung. Bitte schön, Herr Sigmar. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, wer zum jetzigen Zeitpunkt dem Antrag zustimmen könnte. Okay. Bernd? Sorry. Bernd? Hallo? Ja? Ich hatte gerade gesagt, dass wir langsam die Sachen ausschreiben könnten und insofern wäre ich für diese Ausschreibung. Okay, das kam hier leider nicht an, also dafür, Steffi? Ich bin auch dafür und ich bin grundsätzlich dafür, dass die Polgers ihre Themenbeauftragung auch ohne kompletten Gesamtvorstandsbeschluss ausschreiben können. Okay, bei Christos gehe ich davon aus, dass der dafür ist. Lothar? Ich bin auch dafür, so eine Ausschreibung muss raus für die Entscheidung, wer dann genommen wird. Da können wir dann nochmal länger drüber reden, vielleicht, falls es da strittig wird. Dankeschön, Marc. Ich bin auch dafür. Michael? Dafür und was Steffi sagt, ich meine, den Prozess haben wir in der GO festgelegt. Wenn nach dieser GO vorgegangen wird, dann braucht es doch keinen Beschluss mehr, sondern das können die Polgefs oder ihre Assistenten machen lassen oder wer auch immer. Damit müssen wir uns hier eigentlich nicht beschäftigen. Dankeschön, Stefan. Auch dafür. Ich bin auch dafür. Abstimmung? Ja, dann läuft. Ja, läuft schon. Ich komme gerade nicht ins Pad rein. Könnte bitte jemand einen dafür eintragen? Läuft auch. Christos, kann ich mitteilen, der Antrag ist angenommen und als zuständig tragen wir dich auch gerne ein. Danke sehr. Sehr gerne. Nächster Antrag, Zeile 185.43, Mitgliedschaft der Piratenpartei im Netzwerk EBD, ist auch von Christos. Bitteschön. Den Antrag habe ich bekommen von Julia. Sie bittet uns, dass wir in diesem EBD-Netzwerk Mitglied werden. Jahreskosten wären für Parteien ein Mindestbeitrag von 400 Euro. Die Satzung habe ich unten verlinkt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Als solches ist es eine Bitte durch Julia, können wir gerne diskutieren. Ich persönlich bin noch unentschlossen, ob wir da rein sollten oder nicht. Ich habe es einfach nur übernommen. Dazu hätte ich Fragen. Bitteschön. Moment, ich muss scrollen. Also mir stellt sich konkret die Frage, welche tatsächlichen und greifbaren Vorteile bringt uns so eine Mitgliedschaft in dieser Verein, was auch immer? Und vor allem, da scheint es ja hauptsächlich irgendwie um Engagement und Vernetzung und so weiter zu gehen. Wir sind personell ja knapp. Haben wir da konkret Leute oder ein Team, das sich da speziell irgendwie drum kümmert? Oder wer tut das? Also was bringt uns das ganz konkret jetzt? Christus? Es ist ein Verbund von mehreren, es ist ein Netzwerk von mehreren Parteien, mehreren Arbeitsgemeinschaften. Wenn du auf die Web, auf den Link gehst, dann siehst du, wer alles mit dabei ist. Da ist zum Beispiel eine BMW-Stiftung dabei, da ist die Bertelsmann-Stiftung dabei, als gemeinnützige Organisation, und da sind halt verschiedene andere BIs da. Ich erhoffe mir dadurch, dass wir ein besseres Netzwerk außerhalb von unserer Blase haben. Parteien kann ich gerne vorlesen, ist die Bündnis 90, die CDU, die CSU, die Liberalen und die SPD mit dabei. Ich kann ja gerne alles durchlesen. Also ich persönlich erhoffe mir einfach dadurch, durch diese Mitgliedsgeschichte, dass wir dann sagen, wir sind in diesem Netzwerk als solches drin. Ich fände das nicht schlecht. Und klar, die 400 Euro tun weh, aber ich würde nichts dagegen, also ich sehe da momentan nichts dagegen, dass wir da Mitglied werden würden. Bernd, bitte. Stehen wir dann auf der Seite unter Mitgliedern bei den anderen fünf genauso groß dabei? Das erhoffe ich mir, Sequan. So, zurück in die Reihenfolge. Deshalb will ich auch da rein, weil da rechts ist Platz für die Piraten. Bernd, bitte. Ja, also prinzipiell finde ich das natürlich sehr gut, wenn wir uns mit anderen vernetzen. Wir sind eigentlich eine Netzpartei, wir sind auch global vernetzt und das ist die erste Zwischenstufe über Europa. Andererseits weiß ich nicht wirklich, was da läuft, wenn ich mir anschaue, auch gerade die von Christus genannten Namen, Bertelsmann Stiftung, irgendwo stecken die Quants mit dahinter, irgendwo steckt BASF mit dahinter, auch ein Backzutatenverband. Ich weiß nicht, ob wir uns in dem Verein wirklich wohlfühlen in diesem Netzwerk und ob dieses Netzwerk wirklich das ist, das mit unserem grundsätzlichen Ansatz irgendwie so wirklich vereinbar ist. Also ich sehe das gerade ein bisschen kritisch. Allerdings habe ich auch keine konkreten Informationen. Das wäre sehr schön, wenn da vielleicht erst einmal, bevor wir da jetzt entscheiden, jemand vielleicht mal eine Viertelstunde über die Leute, über das, was die da tun und was die da treiben, uns informieren könnte. Dankeschön. Lieber Bernd, ich kann dir gerne die E-Mail geben, dann kannst du dort nachfragen. Habe ich keine Schmerzen mit. Ist, glaube ich, bei uns in der PolGev-Team, PolGev-Qui. Der Lothar hat eine Wortmeldung. Ja, ich meine, ich habe von diesem Netzwerk vorher nichts gehört. Das einzige Essentielle, außer so ein paar Themen, die teils mit uns übereinstimmen, teils konträr liegen, habe ich mir die Mitglieder angeguckt. Für mich ist das ein Verein, der Lobbygruppen mit Parteien zusammenbringt. Was die Lobbygruppen davon haben, warum sie da Mitgliedsbeitrag zahlen, ist relativ klar. Die wollen Gehör bei den Parteien finden. Was die Parteien, warum die Parteien da Mitgliedsbeitrag zahlen sollen, vermute ich mal, dass da Spenden eingeworben werden sollen. Da ist deshalb meine Frage, haben wir da jemanden, der diese Lobbygruppen, die dort drin sind, dann entsprechend angrebt, dass da entsprechend hohe Spendenbeiträge eingeworben werden bei denen und dass das auch erfolgreich wird. Christus, kannst du dazu was sagen? Lothar, wenn ich jetzt sage, wir haben einen, dann habe ich einen Job, der mir sonst was... Also ich habe momentan keine Person, die ich da hinschicken kann. Ich habe die Mail von der Julia bekommen und ich fand die Gruppe recht interessant zur Vernetzung. Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, ob wir jemanden haben, aber vielleicht finden wir ja jemanden. Okay, dankeschön. Am Mikrofon steht Solzken. Bin ich zu verstehen? Ja. Meine Frage ist zum Teil indirekt beantwortet worden. Ich würde sie gerne von Christos im Besitz, weil er den eingebracht hat, wissen. Beantwortet wissen, aber auch für die Entscheidung fällt inwieweit der Politik. Ich muss mein Ja zu deinem Bist du zu verstehen zurückziehen. Es wird wieder wesentlich schlechter. Ich versuche es noch einmal, sonst schreibe ich es in Chat. Inwieweit habe ich keine Chance. Keine Chance, Holzing. Du kommst nur sehr abgehakt rüber. Von daher können wir deine Frage so nicht aufnehmen. Danke. Ich mal kurz mit einer Wortmeldung dazwischen. Wenn Julia uns darum bittet, dann wird die sich dabei was gedacht haben. Und ich meine, sie ist die einzige Parlamentarierin, die quasi direkt beim Bundesverband angesiedelt wird. Die ganzen Landtagsfraktionen haben ja Landesverbände, denen sie zugeordnet sind. Und wenn sie einen solchen Antrag stellt, und das ist ja jetzt finanziell etwas, was im Rahmen bleibt und sich gegebenenfalls über darüber reinkommende Spenden vielleicht auch sogar positiv auf Saldo auswirken könnte, dann sollten wir das einfach mal annehmen. Ich sehe da drin, sorry, dass ich eingrätsche, aber Alius hat einen schönen Link reingemacht. Würdest du Alius das mal ein bisschen auch erläutern? Scheinbar kennst du das. Bitte. Moin Moin, kann man mich verstehen? Man kann, bitteschön. Ehrlich gesagt habe ich da auch keinen großen Plan von. Ich habe nur gerade den Wikipedia-Artikel gelesen. Also es ist wohl ein Verband, der schon länger existiert, wo viele Institutionen, Verbände, Gewerkschaften und sonst was Mitglied sind. Und ansonsten kann ich, was eine persönliche Meinung, eigentlich nur so ein bisschen, was der Michael gesagt hat, also Julia wird sich was dabei gedacht haben. Vielleicht könnt ihr einfach irgendwie euch mal mit Julia nochmal absprechen, oder sie kann dann vielleicht das nochmal ganz kurz vorstellen irgendwo dann, aber viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Aber der Wikipedia-Artikel ist lang, ich werde ihn jetzt mal lesen. Wortmeldung. Bitte, Seko. Ich hätte gerne das übliche Meinungsbild. Immer einen Schritt vor mir, das ist der Vorteil des 1V. Meinungsbild, Bernd, bitte. Ja, also ich bin sehr unentschlossen. Das ist, glaube ich, durch meinen Redebeitrag schon klar, wann ich würde mich momentan, glaube ich, eher enthalten. Dankeschön, Steffi. Ich würde ihn zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen und möchte dafür werben, dann noch mehr Informationen gerne auch durch Julia einzuholen. Christus? Also ich wäre dafür. Also er macht einen guten Eindruck, aber gerne würde ich mehr Informationen einziehen. Lothar? Nach dem jetzigen Stand ablehnen. Marc? Ja, mir fehlt auch der erwartete Nutzen, also ich würde auch ablehnen. Michael war dafür, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, bevorzugt vertagen, alternativ dafür. Dankeschön. Stefan? Wie eigentlich die meisten zum jetzigen Zeitpunkt abnehmen, weil die Informationen gar nicht. Du bist sehr dumpf. War das ein Ablehnen? Entschuldigung, es war ein Ablehnen. Okay, danke. Seko? Ja, ich wäre dafür. Ich denke, dass Julia sich was dabei gedacht hat und endlos darüber zu diskutieren, ob man das tut oder nicht, wird am Ende auch zu nichts führen. Also ja. Okay, von mir käme auch ein Ja, aber damit ist es sehr durchwachsen. Okay, danke. Dann würde ich den Vorschlag machen, den Antrag zu verschieben und Julia zu bitten, nochmal ein kurzes Statement, gerne auch per Mail zu geben, warum sie denkt, dass die Mitgliedschaft wichtig ist. Danke. Ja, der Vorschlag der Vertagung. Gibt es da Gegenstimmen zu? Ich sehe, das ist nicht der Fall, von daher vertagen wir den Antrag auf den 6. November. Christus, kannst du bitte Julia nochmal kurz fragen, dass sie uns ein kurzes Statement dazu gibt, warum? Mache ich. Ja. Gut, dankeschön. Punkt 44, Zeile 202, Anfrage zur Beteiligung. Auch diesen Antrag habe ich heute bekommen. Den habe ich reingestellt. Der ist zweigeteilt. Es gibt und die Unterstützung von Stop TTIP. Das ist eigentlich aus meiner Sicht selbstverständlich, dass wir das machen. Der zweite Punkt ist haariger. Da geht es um die Kosten der voraussichtlichen Gerichtskosten, also der Gerichtskosten von 31.250 Euro. Ich habe den jetzt einfach reingestellt, ohne mir weitere Informationen dazu reinzuziehen. Fragen, Anmerkungen dazu? Ja, Wortmeldung. Bitte schön. Also grundsätzlich sehe ich da jetzt erstmal keinen konkreten Antrag drin, sondern die Frage. Da steht jetzt weder drin, wie viel Euro wir uns beteiligen sollen, noch wie viel von dem Betrag, also von den Gesamtgerichtskosten überhaupt schon erbracht wurden. Also ich fände es toll, wenn wir Anträge hätten, die halt auch konkrete Anträge sind. Wortmeldung. Michael vorweg. Ja, Vorschlag, Weiterleitung an die Rechtsabteilung, dass sie diesen Teil mit dieser Klage einfach einmal prüfen und dort eine Meinung dazu abgeben. Dankeschön. Marc, bitte. Ja, bei der Klage geht es ja scheinbar auch nur um die Zulassung der Bürgerinitiative. Wenn jetzt die Klage gegen TTIP wäre, dann wäre das mit Sicherheit irgendwie deutlich unterstützenswert, weil im Endeffekt ist ja das Ergebnis der Bürgerinitiative oder wie die dann behandelt wird, noch völlig offen. Also selbst wenn die Klage erfolgreich wäre, ist im Endeffekt noch nichts gewonnen. Und deswegen sehe ich angesichts der knappen Finanzen im Moment da null Spielraum. Dankeschön. Wortmeldung. Bitteschön. Also ich sehe die Aktion von Mehr Demokratie sehr positiv. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir grundsätzlich unterstützen sollten. Sehe allerdings auch das Problem der knappen Finanzlage. Bin allerdings gerade super happy, weil in dem Antrag nicht drin steht, dass wir die 31.250 Euro bezahlen sollen. Formal würde ich den Antrag aber trotzdem ablehnen, weil da nichts drin ist, was wir beschließen können. Stattdessen hätte ich gerne ein kurzes Statement. Ja, wir finden TTIP doof. Und nein, eigentlich will ich kein solches Statement jedes Mal verlautbaren lassen. Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen, wie wir zu dem Thema stehen. Weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Keine. Ja, also ich sehe in der Sache auch nicht wirklich einen Antrag, wo wir jetzt irgendwie konkret was beschließen können. Dankeschön. Abstimmung? Worüber sollen wir denn abstimmen? Naja, das Ticket ist da. Wir können eine Enthaltung reinmachen. Wir können sagen, wir befassen uns nicht weiter damit. Lass uns das noch mit. Ich kann da nichts zu sagen. Ich kann mich nicht mal enthalten zu etwas, wo nicht drinsteht, wo ich abstimmen soll. Dann wäre ja der Punkt Nichtbefassung, glaube ich, das cleverste. Ja, und ich würde sagen, wir formulieren da eine schöne Antwort, wie bei Tickets so üblich, und schauen, was aus der Sache wird. Nichtbehandlung ist richtig. Dankeschön. Zeile 213, 4.4, Unterstützung der Aktion Wochen gegen Antisemitismus. Ja, es gibt diese Aktion, Wochen gegen Antisemitismus, der ist angekommen von Captain Leto, und ich finde, dass wir da eine Kampagne, also zumindest, dass wir es auf der Webseite machen könnten und diese Wochen gegen Antisemitismus definitiv unterstützen sollten. Gibt es da Redebedarf? Gern bitte. An welche Unterstützung außer Website-Banner denkst du da? Ich bin für alle Vorschläge offen, Bernd. Was denkst du denn? Ich habe mich noch nicht eingehend damit beschäftigt. Andererseits ist es eine Aktion, auf die kann man auf jeden Fall hinweisen. Ich sehe, dass sie ganz oben Spendengelder wollen. Mit Geld sind wir knapp bei Kasse. Deswegen meine Frage an dich. Wortmeldung. Sehr gut. In dem Antrag steht, dass wir die Wochen gegen Antisemitismus unterstützen. Es ist ein Link drin, und die Antragstellerin schreibt, dass sie die Unterstützung gerne in der Form eines Aufrufs auf unserer Homepage hätte. Und ich denke, das ist das, worüber wir beschließen sollten, und das können wir. Wortmeldung. Bitteschön. Ja, so sehr ich Aktionen gegen Antisemitismus unterstütze und auch für unterstützenswert halte, muss ich leider an der Stelle hier bei der Antonio-Stiftung die Frage aufwerfen, inwiefern wir Organisationen tatsächlich unterstützen können, die Raten ohne Grundlage und Belege öffentlich falsch in die rechte Ecke stellen. Und ich möchte auch, sollte das in irgendeiner Weise fraglich sein, das ist für den einen oder anderen manchmal der Fall leider, möchte ich mich gerne distanzieren von jedwem, auch im Namen der Zuse-Crew im Übrigen, von jedwem rechten Gedankengut, Rassismus und Antisemitismus. Und ja, tut mir leid, dass ich hier mal kurz auch nochmal mich zu Wort melden muss, aber ist leider notwendig. Vielen Dank, Dennis. Weitere Punkte, weitere Anmerkungen? Kein Redebedarf mehr vom Vorstand, dann würde ich doch bitte um eure Stimmen im Pad bitten. Gleiche Spielchen, trägt jemand bitte eine Zustimmung ein? Auf jeden Fall, Michael. Christus fehlt mir noch. Ich bin dafür, sorry. Dann kann ich feststellen, dass der Antrag einstimmig angenommen ist. Dankeschön. 4.6, Zeile 224, BO4-Verifizierung Niederbayern. Das Ticket kam über Marc. Marc, bitteschön. Ja, an uns wurde der Antrag herangetragen, zwei Personen aus dem Bezirksverband Niederbayern zu beauftragen, dort die BO-Verifizierung vorzunehmen. Der Antrag wurde in ähnlicher Form ursprünglich an den Landesvorstand gestellt und von ihm abgelehnt. Im Moment ist es so, dass die Kommunikation läuft zwischen dem Bezirksverband und dem Landesverband, und ich mich als Bundesverband da ungerne da einmischen würde. Insbesondere möchte ich mich ungern allgemein um Bezirksverbände und Gliederung darunter zu kümmern, denn das ist eigentlich Aufgabe der Landesverbände. Auch wenn wir grundsätzlich das könnten nach unserem Beschluss über die Verifizierung, würde ich doch hier doch darum bitten, dass wir uns oder dass wir Gliederungen, die unterhalb der Landesverbände sind, eben entsprechend an die Landesverbände verweisen. Danke, Marc. Christos hat da noch eine Wortmeldung im Pad eingetragen. Bitte schön, Christos. Niederbayern liegt mir irgendwie am Herzen. Wo ist denn das Problem, dass man da einfach mal die Biro-Geschichte macht? Und erstens, der erste Teil meiner Frage, Marc. Und der zweite Teil ist, was macht das auf Bundesebene? Ja, der zweite Teil ist genau das, was ich sage. Ich bin auch der Meinung, dass das kein Antrag ist für die Bundesebene und dementsprechend von unserer Seite hier nicht behandelt oder abgelehnt werden sollte. Der erste Punkt ist, dass natürlich schon durchaus auch in Niederbayern Verifizierungen stattfinden. Zum einen am außerordentlichen Bezirksparteitag Ende August hat eine stattgefunden und eben auch vorgestern, wenn ich mich nicht täusche, am Stammtisch in Passau. Und es gibt Zusagen vom Landesvorstand, auch weitere anzubieten. Bitte schön. Marc, was ist das speziell mit diesen beiden Personen? Gibt es da irgendwie Kritik dagegen? Ich will jetzt gar nicht über die Menschen selber diskutieren. Oder sind die in einem besonderen Gebiet ansässig, wo vielleicht schwerer erreichbar ist? Oder wo liegt das Problem, dass die nicht vom Landesvorstand zum Beispiel beauftragt werden? Ja, das sollte vielleicht der Landesvorstand beantworten. Offensichtlich gab es da Missverständnisse in der Vergangenheit, ja, die jetzt wir hier nicht aufarbeiten müssen. Wortmeldung. Okay, die Hermi war noch vorher. Ja, also meine letzte Information war, dass der Bezirksverband Niederbayern jederzeit an den LAVO Bayern herantreten kann mit Terminen, wenn Stammtische sind, was auch immer. Und der LAVO Bayern kümmert sich dann darum, dass da verifiziert wird. Jetzt habe ich am Montag gehört, dass Termine halt immer nur einen Tag im Voraus kommuniziert werden. Und ich möchte nicht als UFO in irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten auf Landes- und Bezirksebene eingreifen, indem man halt einfach über den LAVO hinweg irgendwelche Beauftragungen ausspricht, die die Region betreffen und nicht den Bund. Dankeschön. Zirko. Ja, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Nein, ich möchte auch nicht, dass wir Beauftragte benennen in einem Gebiet, in dem ein anderer Landesverband zuständig ist und wir nicht wissen, ob der Landesverband das richtig oder falsch finden würde. Das halte ich für relativ grob. Dankeschön. Am Mikrofon ist Peter. Also von mir ist der Antrag, ich wollte nur zustimmen, dass der Landesvorstand am Dienstag auf dem Stammtisch war und in Passau verifiziert hat. Es wäre trotzdem einfacher, wenn wir in Niederbayern selber Verifizierer hätten. Deshalb habe ich diesen Antrag auch gestellt und weil ich auch einem Vorstand angehöre, wo eine Person drin ist, wo es persönliche Differenzen mit dem Landesvorstand gibt, ist das eigentlich der Hauptgrund, warum der abgelehnt ist. Also meiner Ansicht nach würde es jetzt den Landesvorstand sogar einfacher machen, wenn ihr dem zustimmt, weil sie sich dann nicht weiter damit beschäftigen müssen. Ansonsten wäre meine Frage noch, ob ihr euch, oder was dann die Gegebenheiten sein müssten, dass ihr dem zustimmen würdet oder ab wann ihr das als behandlungswürdig ansehen würdet. Ich sehe es vor allem dann als behandlungswürdig an, wenn ihr im Rahmen eines Bundesparteitages oder sonstigen Bundesveranstaltungen verifizieren würdet. Das sehe ich jetzt so im Moment nicht. Außerdem, wenn ihr doch mit dem LAVO Bayern irgendwie kommuniziert, dann lasst uns doch bitte mit einem Vertreter des LAVO Bayern und einem Vertreter eures Bezirksverbandes mal ein kurzes Mumble machen und dann klären wir das ein für alle Mal, weil diese Frage, die taucht gefühlt im Wochentakt ständig bei uns auf. Wortmeldung. Sehr gut. Um genau zu sein, taucht sie nicht gefühlt, sondern tatsächlich im Wochentakt jeden Montag auch ab. Peter, hast du noch was dazu? Das ist vom Ahoi gestellt worden, nicht von mir. Ich habe das einmal gestellt und habe da eigentlich am Montag nichts dazu zu sagen gehabt. Und heißt es, dass die Hermi dann bereit wäre, in so einer Mumble-Sitzung mit teilzunehmen und da, sage ich mal, zu vermitteln? Jo. Das klingt positiv. Hältst du den Antrag weiter aufrecht oder möchtest du ihn zurückziehen? Ich kann ihn zurückziehen und hätte aber vielleicht noch eine Bitte, weil der Michael Ebner das beim letzten Mal gesagt hat, dass Matthias und ich mit den Daten hemdsärmlich umgehen würden. Da hatte er diese E-Mail vom Landesvorstand nichts zur Hand, die liegt mir mittlerweile vor. Und also ich will jetzt keine Schuldzuweisung machen, wo das ein Missverständnis war, aber es war eins und ich hätte gern noch, dass das richtiggestellt wird, dass wir, also Matthias und ich, uns nichts zu Schulden kommen haben lassen, was Mitgliedsdaten angeht. Aber ich verstehe richtig, dass erstmal der Antrag zurückgezogen ist. Das ist richtig. Ja. Dankeschön. Michael, hast du was dazu sagen? Ja, also das kann ich gerne auch nochmal hier in dieser Runde klarstellen. Ich habe damals schon klar gesagt, dass diese Wortwahl, eben weil ich diese E-Mail nicht zur Hand hatte, meine eigene Wortwahl ist und nicht die des Landesvorstands Bayern. Und sinngemäß gab es in dieser E-Mail einfach irgendwelche Bedenken in ungefähr dieser Richtung. Aber diese Wortwahl, die ich dort verwendet habe, das war meine eigene Wortwahl und grob zusammenfassend. Vielen Dank, Michael. Gut, der andere ist zurückgezogen. Wir wären dann im Pad bei 4.7, Zeile 235, Antrag der Sozialpiraten, Themenbeauftragten. Das bin ich, gell? Jo. Es gab einen Antrag von, dass der Themenbeauftragte Sozialpiraten in zwei Teile aufgeteilt wird. Modul 1 und Modul 2, ihr habt ehrlich alle durchgelesen. Der Modul 1 sollte dann sein Themenbeauftragte Erwerbslosigkeit und Modul 2 sollte dann sein also der zweite sollte BGE sein. Und wie der Thomas damals halt begründet hat, steht in der Begründung. Ich bin persönlich nicht glücklich, dass man dieses Modul als solches überhaupt aufteilt, weil die Sozialpiraten nicht nur aus diesen zwei Themenbeauftragten hätten. Das Problem ist einfach, fangen wir damit an, die Oberbegriffe dann aufzuteilen. Dann haben wir das Problem, dass wir immer mehr Themenbeauftragte haben und die haben ja laut unserer GO aus meiner Sicht eher auch die Aufgabe oder können auch Beauftragte benennen, die ihnen dann zuarbeiten. Dankeschön, Christus. Ich sehe am Mikrofon Gernot und Menwolder. Ich habe die Reihenfolge jetzt nicht. Ich fange einfach oben an. Gernot, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, ich bin gut zu verstehen, oder? Du bist zu verstehen. Ja, also mein Name ist Gernot Reipen. Ich bin Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben also wirklich festgestellt, dass es Sinn macht, wenn wir die Sozialpolitik aufteilen würden, weil eine Person das wirklich nicht meistern kann. Und wir haben zwei sehr aktive Gruppen innerhalb der Sozialpiraten, und zwar die AGBGE und halt auch die Arbeitsgemeinschaft, die sich sehr stark für Erwerbslosenpolitik einsetzt. Und ich bin der Meinung, es würde auch ein Zeichen setzen, wenn der BUFO beschließen würde, auch das BGE mit einem Themenbeauftragten zu versetzen. Und zwar kann man das dann als deutliches Zeichen für die Wertschätzung der politischen Arbeit an der Basis betrachten. Und ich denke, es könnte auch einen Ansporn geben für die anderen aktiven AGs. Das ist ein Punkt. Aber was mir auch noch sehr wichtig ist, es wäre nicht nur ein innerparteiliches Zeichen, was der BUFO geben würde, sondern es würde auch ein deutliches Signal nach außen gegeben. Die Themenbeauftragung für ein BGE würde die Piratenpartei bei allen Organisationen, Initiativen und Verbände, die sich für ein BGE stark machen, und das sind nicht wenige, in ein ganz neues Licht setzen. Und man kann davon ausgehen, dass dieses klare Signal auch in den Medien wahrgenommen wird. Also ich fände es sehr gut, wenn das bedingungslose Grundeinkommen dieses Thema einen Themenbeauftragten bekommt, auch aus dem Grund heraus, dass es momentan noch ein Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei ist. Auch wenn Grüne und Linke sich mit diesem Thema bereits beschäftigen, beide Parteien haben noch keinen klaren Beschluss für ein BGE momentan gefasst. Und damit steht die Piratenpartei wirklich an vorderster Front. Und wie gesagt, ich fände es gut, wenn das auch irgendwie nach außen dargestellt wird. Danke. Danke, Gernot, für die Ausführung. Menwolder. Wir haben uns ja schon mal dabei gedacht. Wir haben vor zwei Monaten Entschuldige bitte, du bist sehr weit weg. Kannst du das irgendwie regulieren? Sorry, besser? Oh, auf jeden Fall. Ja, wir haben das ja vor 2 Monaten schon mal in der MUFO-Sprechstunde angesprochen. Da kamen noch mit dem Vorschlag 4 Themenbeauftragte. Das sehe ich ein, dass ihr sagt, das wird ein bisschen viel. Wir haben 2 sehr aktive Gruppen. Einmal die Arbeitsgemeinschaft BGE. Und das zweite, SGB 2 und 12. Und die Rechtsvereinfachung laufen ja derzeit im Bundestag. Und die Gruppe fühlt sich durch BGE-Befürworter nicht unbedingt vertreten. Und ich sag's auch mal, ich bin zwar auch Fachbeauftragter beim BGE, aber von beiden Bereichen so viel Ahnung zu haben, dass wir es für sinnvoll halten, 2 Themenbeauftragte zu haben, auch in Absprache mit Thomas Küppers, der auch sagt, die eierlegende Wollmilchsau ist eigentlich nicht ehrenamtlich zu schaffen. Und darum unser Vorschlag. Vielen Dank für die Ergänzung. Fragen aus dem Vorstand? Ich habe eine Frage. Bitte, Christus. Also erstmal schätze ich eure Arbeit sehr, sehr groß ein. Das wisst ihr. Des Weiteren ist ja der Beauftragte, ein Beauftragter für Sozialpiraten aus meiner Sicht, trotz alledem, trotz der Argumenten, die ihr gebracht habt, aus meiner Sicht immer noch relevant. Der Sozialsprecher der Sozialpiraten oder Themenbeauftragte in dem Fall kann ja mit Spezialisten als solches zusammenarbeiten. Er soll ja nicht aus meiner Sicht alles können. Auch der Thomas Küppers konnte nicht alles. Oder der XY kann nicht immer alles. Die Aufgabe aus meiner Sicht ist, das zu koordinieren. Deshalb bin ich nicht dafür, dass man jetzt mehrere Themenbeauftragte in ein Obergebiet aufteilt. Weitere Wortmeldungen aus dem Vorstand? Ja, von mir. Also ich kenne ja so ein bisschen beide Seiten, weil ich, sofern ich überhaupt noch dazukomme, doch ab und an auch mal ein bisschen bei den Sozialpiraten mache. Und aus deren Sicht ist dieser Antrag absolut schlüssig und sinnvoll. Ich kenne aber auch die andere Sicht, die Sicht des Bundesvorstandes und die Befürchtung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass wenn wir hier für ein Themengebiet da eine Aufsplittung vornehmen, dass das Begehrlichkeiten weckt und dass dann zum Beispiel die POLGEF-Sitzungen sehr, sehr lang werden, weil es sehr viele Themenbeauftragte dann irgendwann geben wird. Von daher müssen wir dort einen Weg finden, wie wir da beiden Seiten gerecht werden. Was die Außenwirkung anbelangt, könnte es ja ein Gedanken sein, man nennt diese Themenbeauftragung Sozialpolitik/BGE, dass das da mitten im Titel drin ist. Das wäre dann für die Außenwirkung oder auch für die innerparteiliche Gewichtung ein Kompromissvorschlag. Ich habe auch eine Wortmeldung. Das ist ja dann im Prinzip so, wie wenn man jetzt sagen würde, okay, der Themenbeauftragte für Energiepolitik/Solar- und Windkraft oder so. Also ich verstehe das Argument sehr gut, dass man sagt, okay, der hat dann viel zu tun, dieser Themenbeauftragte, aber ich sehe das dann auch wie Christos. Leute, koordiniert doch Menschen, die euch irgendwie zuarbeiten und arbeitet irgendwie im Team zusammen. Okay, dankeschön. Mikrofon ist noch Alkohol. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Christos. Ich habe mich eben aufgeregt, weil bei den Ausschreibungen der Themenbeauftragten jetzt bei Bildung zum Beispiel auch noch 2 Punkte dazugekommen sind. Ist aber im Endeffekt richtig. Sozialpolitik ist mehr als BGE und Arbeitslosenhilfe. Koordiniert euch, das werden wir in der Bildung jetzt auch machen, auch wenn wir nochmal ausschreiben müssen. Dann müsst ihr halt mit den Leuten zusammenarbeiten. Je weniger Themenbeauftragte wir haben, desto besser ist es auch. Und ich sehe es ja bei den PolGF-Runden, was wir da an Themenbeauftragungen haben. Das sind teilweise Sachen dabei, wo ich denke, braucht man das? Kann man das nicht zusammenführen? Gut, dankeschön. Weitere Redebeiträge aus dem Vorstand? Ja, ich hätte noch einen, aber eigentlich sind wir alle inzwischen in die gleiche Richtung. Ich bin ja selber einer dieser Themenbeauftragte. Ich habe das schon ein bisschen länger gemacht und Das Wesentliche ist eigentlich, dass man sich eben Leute suchte, die die einzelnen Bereiche bearbeiten. Und da entsteht dann über auch unterschiedliche AGs eigentlich ein Netzwerk. Und dadurch, dass dieses Netzwerk letztendlich einen Knotenpunkt hat, der sich mit relativ wenig anderen Knotenpunkten trifft, wird das Netzwerk eigentlich letztendlich schlagkräftiger. Und das ist vielleicht ein interessanter Gedanke, der den Leuten in den AGs, die jetzt sehr nach zwei, nach drei, nach vier einzelnen Themensprechern im Prinzip suchen, weiterhelfen kann. Letztendlich könnt ihr euch ja nach der GO organisieren und das alles selber festlegen. Und dieser eine dann zentrale Posten, der kann sehr geschickt eigentlich sehr hilfreich sein, wenn das nicht auf mehrere verteilt ist. Für die Arbeit insgesamt, auch die Zusammenarbeit eben mit den anderen Themenbereichen. Letztendlich sind ja auch die meisten Themenbereiche irgendwie miteinander vernetzt. Dankeschön, Bernd. Ich denke auch, dass die Aufteilung der Arbeit nicht an der reinen Beauftragung hängt, sondern an den Menschen, die in diesem Team mitarbeiten. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir zur Abstimmung gehen. Ich hatte noch eine Wortmeldung reingegeben. Dann bitte. Ja, ich bin als Koordinator der Arbeitsgruppe BGE und als Koordinator der Sozialpiraten von beiden Gruppen beauftragt, für Vernetzung zu sorgen. Und ihr kennt mich alle, ich bin am Dienstag ja regelmäßig in der PolGF-Sitzung. Und wenn ich mir anschaue, so viele Arbeitsgruppen haben wir doch gar nicht mehr. Also Arbeitsgruppen, die aktiv sind, wo auch Berichte kommen. Und ich halte diese Aufteilung wirklich von der fachlichen Kompetenz für vernünftig. Auch was Gerner sagte, wenn Fragen von außen kommen, sollte das nicht möglich sein, frage ich mich, woran müssen wir das sparen? Die Themenbeauftragten ab ein oder zwei kriegen ja keine Honorare. Ein berechtigter Einwand, das kostet kein Geld, das ist richtig. Dankeschön. Redebedarf im Vorstand, Justus? Du bist immer da und dafür danke ich dir auch und ich finde es auch immer klasse, wie du berichtest und auch alle anderen Zuhörer. Es geht aber um die Strukturierung, für mich zumindest persönlich. Ich lasse mich gerne wegen was anderem auch überzeugen, aber eine Strukturierung bedeutet, wenn du Oberthemen aufteilst in kleinere Themen, zumindest für dieses Thema, oder auch für andere Themen, dann haben wir das Problem, dass wir dann irgendwann mal, ich sage jetzt mal salopp irgendeine Zahl, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht, 65 Themenbeauftragte. Dann ist das nicht mehr Themenbeauftragte, sondern dann sind das G-Sprecher. Und die Themenbeauftragte, für meine Interpretation her, sind Themenbeauftragte, die ein größeres Gebiet als solches besprechen oder auch die das vertreten. Themenbeauftragter sollte, wie im Ursprung damals gedacht sein, in einer größeren Art und Weise handeln können. Weil dann sind es keine Themen, so wie wir es jetzt ansonsten in die Richtung gehen, haben wir keine Themenbeauftragten, sondern AG-Sprecher. Okay, dankeschön. Ich denke, dass wir dann jetzt tatsächlich zum Abstimmen gehen können. Bitte eure Stimme ins Pad. Trägt mir jemand bitte einen dagegen ein? Das werden wir tun. Lothar, Stefan, warum enthaltet ihr euch, wenn ich fragen darf? Ich persönlich will, ich mich da jetzt erstmal raushalte mit, wie ihr das mit den Themenbeauftragten macht. Wenn es da irgendwie jetzt Dissens zwischen der AG und zwischen dem Vorstandsmitglied gibt, macht das unter euch aus. Also Christus, ich kann deine Argumentation mindestens genauso gut verstehen wie die Argumentation der Sozialpiraten. Ich kann dem nicht dazu stimmen, aber ich kann das auch nicht ablehnen. Okay. Sind damit jetzt beide Module abgelehnt? Es sind zwei Module, das ist vollkommen richtig. Modul 1, dass die Themenbeauftragung Sozialpolitik in zwei Themenbeauftragungen unterteilt. Themenbeauftragung für das bedingungslose Grundeinkommen und Themenbeauftragung für Erwerbslosigkeit. Und Modul 2 wäre die Themenbeauftragung Sozialpolitik oder die Themenbeauftragung für das BGE und für die Erwerbslosenpolitik, je nach Entscheidung des BUFO. Zum Modul 1 werden durch den BUFO ausgeschrieben. Wenn ich das jetzt richtig... Die Ausschreibung haben wir doch vorhin schon beschlossen, oder? War die da mit drin? Nein, die war nicht mit dabei. Die war da nicht mit drin, nein. Dann müssten wir das als Modul 2 nochmal noch mal reinschreiben, dass wir... Ja, mach. Ich hätte gerne einen Alternativantrag gestellt. Bitte schön. Und zwar der Bundesvorstand beschließt, die vakante Themenbeauftragung Sozialpolitik erneut auszuschreiben. Klingt gut, weil das passt nämlich auch zu dem Antrag, den wir vorhin dort angenommen haben mit den anderen Ausschreibungen. Den sollten wir dann auf jeden Fall mit einstellen und im Umlauf behandeln. Spricht da was dagegen? Können wir den nicht gleich behandeln? Wenn du ihn schnell ins Redmine reinkippen magst? Er wird schon ins Pad gestellt, das heißt, das kann man dann direkt copy-pasten. Und können wir auch machen, ja. Abstimmen. Können wir auch machen, damit ist es... Der Bundesvorstand beschließt, die vakante Themenbeauftragung Sozialpolitik neu auszuschreiben. Danke. Ich danke dir. Umsetzungsverantwortlich dann Polgefs, oder? Ja. Unbedingt. Wieso möchtest du es machen, Michael? Nein, auf keinen Fall, aber ich möchte nicht, dass wir irgendeinen Beschluss haben ohne Umsetzungsverantwortlichen, weil ich ahne, in welche Richtung sich das dann danach entwickeln wird. Die Ausschreibungstexte sind doch fertig, Michael, mach dir keine Sorgen, die gingen morgen spätestens raus. Es ging nur darum, dass wir es hier beschließen. Wenn der angenommen wird, der Antrag. Hm? Ja, natürlich. Entschuldigung. Er hat schon die Mehrheit. Ja, doch. Ich weiß. Ja, trag's bitte noch von mir ein Ja ein, bitte. Damit komme ich zurück auf die Frage. Wir haben durch das eine Ticket beide Module abgelehnt und haben jetzt einen Alternativantrag von SEQUA. Der Bundesvorstand beschließt, die vakante Themenbeauftragung Sozialpolitik neu auszuschreiben. Und dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Zuständig ist Christos. Gut. Hermi war auch fleißig. Die hat unter 4.8 den Alternativantrag zu 4.1 eingetragen. Ergebnisoffene Evaluierung, Liquid Feedback und Abstimmung BO. Ein Ticket dazu ist die 7884. Gibt es Redebedarf dazu nochmal? Wortmeldung. Dennis, bitte. Also ich hätte noch einen Vorschlag. Also ich bin, auch wenn ich für was anderes gewesen bin, natürlich dankbar, irgendwie, dass Stefanie hier den Vorschlag nochmal eingebracht hat und dass ihr die Evaluation zumindest machen wollt. Ich habe mir jetzt allerdings die Tickets irgendwie angeguckt, da sind... Ich würde das gerne ein bisschen präzisieren. Die Liquid Feedback Gruppe hat damals eine Evaluation in technischer, juristischer und soziologischer Sicht vorgeschlagen. Ich glaube, die juristische fehlt da noch. Und ich würde vorschlagen, das womöglich nicht mit Befürwortern und Gegnern sozusagen zu machen, sondern hier zu versuchen, eine Objektivierung, um diese Emotionalität ein bisschen rauszunehmen, zu machen und das an Parteiexterne zu geben. Darüber hinaus würde ich es cool fänden, wenn ihr gleichzeitig noch die Datenschutzbeauftragten zu einem Statement bewegen könntet. Ich hatte mich da mal vor einiger Zeit mit Thilo Weichert und Peter Schaar unterhalten drüber, die würden das unabhängig prüfen, wenn denn eine offizielle Anfrage seitens der Piratenpartei kommt und vielleicht kann man da einige versachlichen, die normalerweise sonst sehr emotional geführt werden. Danke. Danke für deinen Beitrag. Ich denke da aber dann müsstest du nochmal entsprechende Anträge reinkippen, weil die Formulierung von Hemmys Antrag steht und wie ich feststellen darf, ist der Antrag inzwischen auch im Pad angenommen, sodass ich da keine Veränderung mehr vornehmen möchte. Okay. Trägt jemand bitte noch eine Befürwortung von meiner Seite aus ein? Auch in diesem Fall ein klares Ja, Michael. Ich komme da nochmal mit dem Antrag. Danke, Dennis. Was mir gerade auffällt, wir haben noch keinen Umsetzungsverantwortlichen dafür. Soll ich da jemanden eintragen? Trag da gerne bitte jemanden ein. Ach. Ach, ich war's nicht. Okay, aber ich denke mal, dass wir uns da im Vorstand allgemein sowieso nochmal drüber unterhalten sollten, wie wir da die Arbeitsverteilung dann vornehmen. Okay, noch Fragen zu diesem angenommenen Antrag? Übrigens einstimmig. Gut, damit hätten wir unseren doch relativ langen Teil heute mit den Anträgen durch und kommen zu Top 5 Sonstiges. Da hat jemand einen Link zu einem OTRS-Ticket reingepastet. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was der oder diejenige damit sagen möchte. Ist der oder diejenige anwesend? Ich sehe da niemanden. Gibt es da Redebedarf zu? Können wir das Gläser, also sehe ich das richtig, das gläserne Mobil ist jetzt dann verfügbar und wir könnten das in Hamburg einsetzen. Wortmeldung. Bitte, Lothar. Also das gläserne Mobil ist im Besitz des Landesverbandes Brandenburg. Der hat es dem Bundesverband abgekauft für 1 €. Der Kaufpreis wurde auch übergeben. Das heißt, das ist Sache vom Landesverband Brandenburg. Oh, okay. Und ansonsten kann ich ergänzen, dass Hamburg Bedarf hat an dem gläsernen Mobil und auch diesen Bedarf soweit ich weiß, in Brandenburg angemeldet hat. Gut, weiteren Redebedarf habe ich persönlich da nicht weiter. Gibt es da noch jemanden für oder zu? Sehe, das ist nicht der Fall. Top 6 Fragen an den Bufo. Entropie. Ja, hallo. Ich hätte ja eine Frage an die Protokollantin in Verbindung mit Bufo. Und zwar, wie denn da Stand mit dem Postident ist und wie man da helfen könnte. Soweit ich weiß, ist es Gabi, die da direkt damit zu tun hat. Ah, entschuldige, ich habe das zuerst nicht so ganz richtig erkannt, dass das eine Frage an mich war. Das Postident-Verfahren, das läuft, dieses Schreiben ist irgendwo auf dem Weg von Hannover nach Berlin. Ich habe gestern oder vorgestern nochmal bei der Post nachgefragt, bei dem auch ein relativ komplizierter Prozess, aber es müsste in den nächsten Tagen hier sein. Herr Schwanewedel, welcher netter Name, der hier für eigentlich bei uns, der Post für uns hier zuständig ist, ist nur momentan im Urlaub. Ich habe mit einem Vertreter gesprochen und der meint, es sei unterwegs. Okay, also das hört man halt leider schon seit, glaube ich, 2 Monaten, dass es immer wieder unterwegs wäre oder so. Bist du dir da wirklich jetzt sicher? Soweit ich mir da sicher sein kann, bin ich es, ja. Okay, dann will ich das Beste hoffen. Ich auch, aber ich frage Anfang der Woche nochmal nach, dann, wenn Herr Schwanewedel wieder da ist. Ich würde dazu auch gerne noch irgendwas sagen. Dass es unterwegs ist, das hören wir halt, wie gesagt, jetzt im Wochentakt von der Post. Was sollen wir da jetzt, also wie wollen wir da jetzt irgendwie noch groß Druck machen oder wie möchtest du da jetzt konkret helfen, außer den Leuten täglich anzurufen und denen dann noch auf den Nerv zu gehen, dass sie es extra verzögern? Das war aber jetzt keine Frage an mich. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein, entschuldige. Ja, ich wollte jetzt mal direkt von Gabi wissen, wie ihr Informationsstand ist und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dann sich an den Vorgesetzten zu richten und zu fragen, was denn da los ist und nochmal einfach klarzumachen, dass es halt sehr wichtig ist. Gibt es einen Twitter-Account von denen? Dann können ja mal ein paar Leute twittern. Haha. Ich glaube, das ist das auch eigentlich ähnlich. Ich glaube, danke, Marc. Okay, aber ich nehme dann den Ausführungen von Griele, dass sie an dem Thema dran ist und dass wir dann irgendwie im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall etwas Konkretes dazu haben werden. Das ist richtig, ne? Das hoffe ich doch. Wobei die Frage ist, worum geht es denn jetzt speziell? Vielleicht können wir das dann noch in kleinerer Runde klären. Denn wenn es bei denen sozusagen maschinell verarbeitet ist, dann kann es ja wohl dann losgehen, was auch immer dann losgehen soll. Ja, das ist dann noch mehr eine Frage an den UFO. Wie sieht es denn mit den restlichen Prozessen aus, wenn denn dieser Vertrag vorliegt? Kann dann sofort alles starten? Ist dann alles bereit mit P-Shop und so? Oder muss dann erstmal darauf aufbauen und weiteres vorbereitet werden? Im Prinzip kommt es ja jetzt nochmal genau auf die detaillierte Ausgestaltung des Vertrages an. Wir werden da ja dann noch unsere Kunden- und Referenznummern bekommen. Das müssen wir dann noch irgendwie in den Coupon mit dem Formular zusammenbasteln. Aber im Prinzip, der Grundstock steht, die Formulare sind alle vorbereitet. Mit dem Gordon aus dem P-Shop ist auch gesprochen. Das kann dann im Prinzip losgehen. Es gibt halt noch Detailabstimmungen. Okay, danke. Gerne, danke für deine Frage. Gibt es weitere Fragen an den Bundesvorstand? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann stelle ich fest, dass wir das Ende unserer Sitzung erreicht haben und schließe diese um 22.12 Uhr. Ein nicht öffentlicher Teil ist nicht vorgesehen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei allen Antragstellern und vor allen Dingen bei den Vorstandskolleginnen und Kollegen. Danke für die Moderation. Dem schließe ich. Dankeschön. Ich danke euch. Einen schönen Abend. Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.